Warum ich überhaupt nichts zu hören? Bist du doch. Der, naja, jetzt, Kollege Langfeld, sag doch Schluss. Scheiß Platten hier. Langleber die. Ah, oh, Kinder, ich könnte kotzen, sag ich euch. So. Ach, und dann ist hier nur ein Anrufer, ey. Da könntest du ja gleich noch mehr kotzen, oder? Ich hab alles schon vor einer Stunde verlost. Naja, aber die rufen ja bei mir, rufen ja nicht, kick mal, aber ich meine, das ist 9:01. Da wissen die doch, ey, das war der Vollsympath. Hier von Fritz, wie heißt er denn gleich? Langfeld? Nee, doch nicht Langfeld. Guck, ach, ja, der ist da jetzt auf Sendung. Ja, der freut sich doch mal so, wenn die Leitungen voll sind. Ja, denkst du. Und ich meine dann aber auch so eine Ankündigung. Ich könnte kotzen. So. Wer bist denn du? Ja, ich. Was heißt hier? Ja, ich. Die erste Frage wäre, ey, Kuttner, warum denn kotzen? Kuttner. Ja, ach, scheiße warum hier. Du? Sag mal, warum sind die alle so unsensibel? Die ganzen Hörer, sind deine auch so unsensibel? Meine sind so total unsensibel. Man meint das doch, was jetzt mit dem Moderator los ist, oder? Dass da irgendwas nicht stimmt, dass er irgendwie... Ich könnte kotzen! Ja, das wie heißt du? Vom Hip-Hop. Wie heißt du? Wie heißt du? Ja, Jakob. Ach, nicht wegen Hip-Hop. Jakob, komm her, lass dich ohrfeigen. Dass ich mich hier ein bisschen abreagieren kann. Scheiße. So, was macht man, wenn man kotzen kann? Da macht man ganz lautes Radio an. Mach mal ganz lautes Radio an. Das ist jetzt voll koppelt. Oh oh. Mach, los, komm. Noch lauter. Lauter. So, und jetzt hör schön zu hier. Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte. Aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Wir kamen von Süden und Norden mit Herzen so fremd und so stumm. So bin ich die deine geworden und ich kann dir nicht sagen, warum. Denn als ich mich an dich verloren, hab ich eines anderen gedacht. So war die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mit Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich liebe auch und bin da. Super, oder? Zara Leander, alte Nazi-Kuh, und recht hat sie doch manchmal. Leben ist so kompliziert, Kinder. Und schon wieder nicht. Ah, na, jetzt doch hier. Hallo. Wer bist du? Ah, zu spät. Wer bist du? Hallo? Ja, hallo? Ey, hallo, ey. Ey, hallo, ey, hallo, ey, hallo. Wer bist du, verdammt nochmal? Kaputt, ich schlechte Laune. Ja. Ich ja, mach Sarah. Tempo. Wer? Ich bin Sarah. Sarah. Ja. Ja. Ich mach na und? Alle. Was? Ich mach da alle. Ja, nicht. Du machst jetzt auch schön dein Radio total laut an, dass es koppelt. Ich komme den Nieren raus. Du machst das Radio so laut an, dass es koppelt? Ja. Na los. Ja. Ja, volle Pulle. Ja. Ja, nee, das Radio lauter. Oh, ey. Los, Herzchen. Ja. Und was macht man, wenn man kotzt? Ey, naja. Hört man Pijabi, spielt man ganz Quatsch. So, ey, das funktioniert hier nicht mit uns. Nee, hallo, wer bist denn du da? Ja, ich bin der Yoshi. Genau, Yoshi, was macht man, wenn man kotzt? Wenn man kotzen muss? Überhaupt nicht. Da suchst du ja jemanden, den du in die Eier treten kannst. Am besten einen Anrufer. Einen männlichen. Yoshi, Baby. Jo. Jetzt hören wir ganz laut Musik. Krieg mal im Hype. Kommen Nachrichten, danach kommt der Mega-Zusammenschnitt von David, Fremd im eigenen Land, als einstündige Hörspielversion. Cool. Das ist super. Mach dein kleines Kassettengerät fertig. Ja. Und bis halb kotzen wir doch, dass die Heide wackelt, oder? Auf jeden Fall. Und du machst das Radio super laut an? Jo. Das ist koppelt? Los. Jo. Ganz hoch. Die geht jetzt ganz laut hier. Und dann Headbang, dass die Stirn blutet. Headbang, dass die Stirn blutet? Ja, aber vorher das Radio ganz laut an. Wenn du das hörst, ich hör das. Das muss super koppeln. Nee, das muss doch koppeln jetzt. Genau, so. Yo. Und, hast du deine Freundin oder irgendwas rumspringen im Zimmer? Ja, super, Kumpel von mir. So. Ja? Kumpel von mir und den seine Freundin. Super. Und jetzt haben wir uns an, PJ Harvey, you are not a rid of me, mich wirst du nicht los, blöde Kuh, volle Pulle. Muss Englisch können. Lick my legs. Mach ich nicht. Don't leave me. Tut alle so weh. Scheiße. Never matter, don't you doubt your show. Never matter, don't you doubt your show, never matter. Don't you tell me what you know. Arschloch. Never matter, don't you tell me what you know. Never matter, don't you tell me what you know. Stellen Sie Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Desire, lick my legs. So, jetzt sollen hier aber nur Leute anrufen, die kotzen wollen. Hallo, du? Guten Abend. Guten Abend, Heinz. Nicht direkt kotzen. Sag mal, was ist mit dir los? Ruf 2 Jahre nicht an und dann heute. Spinnst du? Verzeihung. Naja. Du willst hier vielleicht die Gespräche führen, oder? Nicht mit mir. Na gut, dann nicht. Jetzt kommt um halb, kommt... Hast du dein kleines Kassettenrädchen schon angestellt? Ja, das läuft heute. Ja? Mhm. Davids. Rundumschlag. 1 Stunde lang David zusammenstehen. Das ist doch super, oder? Prima. Oder? Da muss man doch als Hörer auf der Erde knien und Gott danken. Findest du nicht? Ich hab mich gefreut. Also ja. Ich schon. Also ich meine, bis jetzt ist er noch nicht da. Der wollte eigentlich die CD hier vorbeibringen. Ja, hoffentlich kommt er noch. Ja, so. Und ich kotze jetzt aber die erste halbe Stunde eigentlich noch ein bisschen musikalisch rum. Ist das so, machst du da manchmal auch so musikalisch kotzen? Ja. Ja? Durchaus. Und was, und wie machst du das dann? Also sagen wir mal so, musikmäßig abarbeiten. Wuff. Kennst du das nicht? Nee, ich glaube nicht so in der Form, wie du das machst. Wie mache ich denn das? Na, mit PJ Harvey und so. Was willst du nehmen? Hier, irgendwie so eine Schluffis? Was denn? Nirvana? Ganz in Weiß, ja, mit einem Blumenstrauß, lass uns zusammenziehen. Ja, das ist toll zu putzen. Nee, ist scheiße. Nein, zum Putzen. Putzen ist doch nicht kotzen. Sondern, aber zum Beispiel Tokotronic ist natürlich auch wunderbar. Ja, das stimmt. Da oder? Recht. Ja? Tokotronic. Letztes Jahr im Sommer? Drüben auf dem Hügel möchte ich sein. Letzten Abend Sonnenschein. Drüben auf dem Hügel will ich warten. Naja. Nirvana macht sich auch gut. Nirvana macht sich, ich halt jetzt irgendwie nicht dabei. Aber Nirvana ist irgendwie zu nah an Selbstmord. Naja. Ey, und ist es dit wert? Jo. Selbstmord? Manchmal schon. Naja. Klar. Ja, manchmal schon, stimmt. Ah, ja. Naja. Ach Mensch. Du hast schon recht, meine ersten 2 Selbstmorde waren okay. Aber jetzt muss man anfangen, danach, sparsam zu sein. Danach nimmt's ab, ja. Die Qualität. Oder? Also, erstens die Qualität, aber andererseits auch das Alter. Man muss ja ein bisschen haushalten mit den Selbstmorden. Warum denn? Naja, weil die, also ich meine, graue Haare. Ich meine, ich bin jetzt schon in der Situation, dass ich mir, wenn ich halbwegs jung aussehe, dann muss ich mich immer rasieren. Das sind die Bitte? Oder? Und da denkst du, wie affig das aussieht, wenn du mit so einem kleinen Philips Elektrorasierer auf der Brust rumschrubbst, weil die Brusthaare schon grau werden. Ist doch hart, oder? Aber wer sieht denn die? Na, die auf die ankommt, die sehen's. Ja, aber ich meine... Ja, Heinz, jetzt dien dich hier nicht so an, würdest du ja einen Blick auf meine Brusthaare werfen. Versteh ich auch, ein irrer Anblick, den ich dir aber leider nicht gewähren kann. Ach, schade, ich hatte mich so drauf gefreut. Na ja. So, Heinz, was macht das Leben? Warum hast du dich jetzt hier 1,5 Jahre nicht gemeldet? Ich meine, ich krieg das genau mit. Da wäre ich misstrauisch. Verstehst du? Ich meine, das war doch irgendwie echt eine Beziehung mit uns. Ja, das war's. Über lange Zeit. Und dann wortlos verabschiedet sich der feine Herr. Ja, da gehen Beziehungen zu Ende und jetzt ist eine andere Beziehung zu Bei Ende. Dir? Bei dir? Ja. Eine neue Maus sitzt da hinten und blättert im Spiegel? Ich hab ja gerade gesagt, die Beziehung geht zu Ende. Meinst du mich oder meinst du die Maus? Ich meine die Maus. Ach so, und das hat dich so deprimiert, dass du nicht angerufen hast. Hättest bei mir angerufen. Nein, du verstehst das völlig miss. Die Beziehung geht zu Ende, eine Ehe wird draus. Oh, scheiße. Und dann noch alles Heimarbeit, oder? Du bist der Standesbeamter. Ach, lass mich das mal machen, Mausi. Ja, kostet nicht so viele. Ist das schrecklich, ey. Nur irre überall. Hm. Was denn? Was ist vorbei? Alles, momentan. Was heißt denn alles? Heinz, bist du ganz unten? Ja. Ehrlich? Ja. Du klingst nicht so, du klingst mir viel zu heiter. Ja, das ist mein, weiß ich nicht. Das ist dein Steglitzer Naturell, oder was? Bin ich aus Steglitz. Naja, ist mir ja, dein Spandauer Naturell. Bierpinsel. Dein Bierpinsel Naturell. Heinz, ehrlich, die Alte ist weg? Super. Oh, überhaupt nicht super. Warten, haben sich aus der Wohnung geschmissen? Super, Job ist auch weg? Prima, und die Schnapspreise steigen, scheiße, oder? Kommt doch mal alle zusammen. Ja, zum Glück nehme ich keinen Schnaps. Zum Glück nehme ich, ach stimmt ja. Kokosaromatee. Der war super, oder? Zur Not unter den Achselhöhlen zu tragen, wenn es heiß ist. Der war super. Der hat mir total die Küche verpestet. Ich habe mir ja nicht getrunken, aber der stand immer in meinem Dings, wenn ich die Tür aufgemacht habe, waltet da so jamaikanisch, kokosmäßig raus. Das ist total ein Brett in die Fresse, habe ich doch nicht gesagt. Brett in die Fresse, habe ich doch nicht gesagt. Das ist doch verrückt nach. Und sagt, das hast du davon, dass du hier so nett bist zu den Leuten. Heinz! Furchtbar. Geht's dir echt scheiße? Pass mal auf. Heinz, geht's dir scheiße? Ich wollte jetzt nicht die Sendung runterziehen, aber ich glaube, ich habe das noch nie gemacht und ich nehme jetzt einfach mal das Recht. Los, jetzt mach es. Pass auf. Du hast mich damals mit einer Frau zusammengebracht. Ja, das war ein Fehler. Das war überhaupt kein Fehler. Nee, war kein Fehler, war kein Fehler. Kannst du dich daran noch erinnern an die Geschichte? Da hast du einen Brief weitergeleitet von Heike, die bei dir angerufen hat und die... Oh, Heinz, und jetzt soll ich euch auseinanderbringen, oder was? Nee, das ist schon auseinander. Ach so, super. Seit 2 Tagen. Und seit 2 Tagen? Ja. Ah, da kann man kotzen, ich oder? Ich wollte irgendwie, dass du das weißt. Kann sein, dass das völlig... Du hast bestimmt nie mehr dran gedacht, aber... Heinz, das ist ein guter Tag, an dem du mir das sagst. Echt? Ich merke schon, du bist dafür heute wirklich prädestiniert, das zu erfahren. Heinz, habe ich ehrlich gemeint? Ja, wirklich. Mann, Heinz, wir kennen uns schon ein Weilchen, oder? Ja. Wenn ich PJ Harvey singe. Ich weiß. Mach ich nicht jeden Tag, oder? Ja, und ja, du hast damals einen Brief weitergeleitet, für alle, die sich da nicht dran erinnern können, an meine greisen Anrufe von einer Frau, die mich gehört hat, du wolltest mich irgendwie kennenlernen und da ist was draus geworden. Da ist tatsächlich was draus geworden und ich dachte wirklich, ich hätte die Frau meines Lebens getroffen. Naja, und das ist nun leider vorbei. Heinz, davon muss man sich verabschieden, Frau meines Lebens. Nee. Nee, doch, ist eine Arbeitshypothese. Ja, insofern muss man immer dran glauben. Vielleicht. Aber man muss auch wissen, ey, nichts ist ewig. Ehrlich. Ja, das ist richtig. Aber wenn man schon unser beschränktes Dasein hier nimmt als Maßstab, dann kann man doch wenigstens darauf hinarbeiten, dass man das wenigstens ausfüllt. Ich spreche ja nicht von Ewigkeit. Dass man was nochmal, was ausfüllt? Na, das Leben, was man hat, das ist ja an sich auch nicht ewig. Insofern kann man es auch vergessen mit der ewigen Liebe. Das stimmt. Und das kann man doch wenigstens einigermaßen ausfüllen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte und warum ich jetzt eigentlich angerufen habe. Ich wollte einfach, dass du das weißt. Ich wollte einfach... Heinz, hast du eben Sarah Leander gehört? Ja. Ey, das ist es, wirklich. Das ist so schrecklich. Das stimmt alles so. Komm jetzt, pass auf. Bleib dran, ne? Jetzt kommentierte Musik hier. Ich hab's vorhin irgendwie zufällig im Auto gehört und dachte, scheiße, das stimmt. Verstehst du, kannst dich ja hinsetzen, Heidegger lesen, Hegel lesen, Platon lesen, sonst sowas. Ist alles Quatsch? Hier, pass auf. Ha, gleich jetzt. Na? Ich warte. Hilger Knebs! Das ist jetzt die Arbeitshypothese? Eins und eins, das macht zwei. Und denk nicht dabei, genau. Denn denken schadet mit der Illusion. Das ist schon mal ein guter Ansatz, oder? Nicht zu viel denken dabei. Also schon das erste, denkst du, oh, das ist die Frau des Lebens. Wenn du jetzt denkst, küssen, nicht dabei denken. Alles dreht sich. Dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis, war's eben Erfahrung anstatt Offenbarung. Was macht das schon genau ein bisschen unchristlicher? Nicht Offenbarung, da kommt das göttliche Licht von oben runtergeschossen. Erfahrung sammeln. Alle dreht sich im Kreis, Heinz. Der Mensch an sich ist einsam. Das ist schon mal auch der wichtige Satz. Das ist so. Das kann man doch aber ändern. Ja, aber trotzdem bleibt das so. Der Mensch an sich ist einsam. Ach, das ist alles scheiße. Ja, das ist scheiße. Das ist alles und das scheiße. Kann man, nee. Das ist doch, Mann, du hast ja Platon gelesen, oder? Mhm. Ja? Ja? Wie die Menschen da, die damals Kugelwesen waren. So Kugeln, 4 Beine, 4 Arme, 2 Köpfe. Die Gesichter zueinander gewandt. Ja, total schönes Bild. Und dann klettern sie hoch auf der Treppe und wollen die Götter fertig machen. Und da sind die Götter eine Spur schneller, kippen die Leiter um, nehmen die Menschen und schneiden die in der Mitte durch. Und ziehen die Haut vom Rücken nach vorne zusammen, machen dann kleinen Bindfaden rum, so ist der Bauchnabel entstanden. Und jetzt rennen überall in der Welt Halbkugeln rum. Halbmenschen rum und suchen immer gewissermaßen die andere Hälfte von der Kugel. Ja, aber und finden immer eine und wenn dann Nacht ist, dann legen sie sich mit ihren Vorderseiten die Bauchnabel, reiben sie den Bauchnabel aneinander. Wieder vier Arme, vier Beine, versuchen so eng wie möglich zu sein, zwei Köpfe gucken sich an. Und aber das jetzt unter 6 Milliarden Menschen, dann wirklich die Hälften, die zusammengehören. Vielleicht rennt deine Hälfte irgendwie auf den Philippinen rum, verstehst du? Na, großartig. Dass ich dit ist so unwahrscheinlich, dass man aber immer froh sein kann, wenn jemand da ist, mit dem man den Bauchnabel aneinander reiben kann. Na, und als ja Arbeitshypothese kann man ja auch die Illusion haben, das reicht bis zum Ende des Lebens. Aber als zweite widersprechende Arbeitshypothese, und den Widerspruch muss man aushalten, ist, das reicht eben nicht bis zum Ende des Lebens. Das reicht vielleicht eine Woche oder anderthalb Jahre oder 3 Jahre oder 10 Jahre. Aber bis zum Ende des Lebens ist unwahrscheinlich. Und bleibt verlassen zurück. Und bleibt verlassen zurück, genau. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück. Dem Glück, das man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat. Das ist auch das Problem, oder? Dass man immer wie ein Irrer rumlatscht, rumtrampelt und nicht sieht, was man so kaputt latscht. Und das Schreckliche ist, man merkt es immer erst hinterher. Ja, das stimmt. Oder? Hast du auch so viel Scheiße gemacht mit deiner kleinen Maus oder war jetzt bloß, war das eher unabhängig davon? Ach, ich denke darüber nach, seit Tag und Nacht. Ja, aber andererseits, ey, hör auf mit dem Nachdenken, das bringt nicht so viel. Sieh zu, dass er irgendwie raffet zusammen, überlegt die 3 Dinger, die man daraus lernen kann. Viel mehr kann man aus sowas nicht lernen. 3 gute Geschichten. Und wenn du die hast, dann hau weg den Scheiß. Weg mit Schaden, heißt es bei, das ist eher milde pornografische Literatur. Bei habe ich jetzt vergessen. Weg mit Schaden ist ein super Satz, oder? Weg ist okay, mit Schaden ist, heißt reflektiertes Wegschmeißen. Man weiß, dass man Minus macht, aber weg, was weg muss, muss weg. Und ich glaube, ich kann bei dir jetzt nicht punkten, wenn ich dir jetzt sage, dass ich versuche, das wieder zu kitten, oder? Ey, versuch es. Als Arbeitshypothese sagst du, wenn du Glück hast, bist du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann je, am besten gleich. Hast du was da von dann? Nee, halt jetzt leider nicht. Das ist schade, irgendwas. Dass man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Eins und eins, das macht 2. Ein Herz ist immer dabei. Und wenn du Glück hast, dann sind es 2. Heinz, du musst jetzt dein Standesbeamtenkörperchen im Takt der Musik hin und her wiegen. Mach ich auch. Den gibt's doch ohne mehr, ich hab eben schon erzählt. Hilft nicht, naja, ja, jetzt Arbeitshypothese. Ja, verstehe. Hilft nicht, aber hilft doch. Das Rezept wird keiner. Heinz, darf ich bitten? Lass uns eng tanzen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur hilflos. Liebelei, genau. Mal für ein Leben, mal nur Liebelei. Der Mensch an sich ist feige. Ah, das muss man auch lernen. Schämt sich für sein Gefühl. Ah, auch schrecklich, oder? Ja, aber das ist schon wirklich, dass der Mensch an sich feige ist. Und sich für sein Gefühl schämt. Bei dem Einsamen, da wage ich immer noch Widerspruch. Nee, einsam ist so. Das ist ja, nee, seit Platon ist er einsam. Da bin ich zu sehr. Mann, zieh dein Hemd hoch, kick auf deinen Bauch. Da siehst du, wo die Rückenhaut zusammengenäht ist. Das ist nur keiner Zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falles er sich im Dunkeln versteckt. Jetzt kommt's! Liebe Gott sieht alles und hat dich längst entdeckt. Eins und eins, das macht 2 und küss. Und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Na? Und da hat sie so recht. Frau Knief, Frau Knief. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Ey, anders geht's ja nicht. Unglückliches werdet, was vorbei ist, nicht vergisst. Ey, kannst ja Versuch machen. Vielleicht ist es nicht vorbei. Das weiß ich ja auch nicht. Wenn es nicht vorbei ist, mach Power. Aber irgendwo gibt's einen Punkt, da weißt du, jetzt ist es offensichtlich vorbei. Alles andere ist Illusion. Und jetzt, weißt du, aus Scheiße Trillerpfeifen machen, aus Illusionen Erfahrung. Das ist der Punkt, wirklich. Weißt du, wer immer hofft, stirbt singend. It's over and over, no tears to cry, no reason why. Es kommt, wie es kommen muss, erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann ist Schluss. Und was hilft dagegen eins? No. Daniel Johnston. Don't wanna scare you, don't wanna waste you, just kind of like a show. When you may find yourself alone with the suicide rock'n'roll. Das ist ein Problem, was man eben macht, wenn man alleine ist und da draußen spielt der Suicide Rock'n'Roll, oder? Hm. Kennst du doch? Ja. Hast du an Selbstmord gedacht? Ja. Ah, eins. Das bringt jetzt echt nicht. We all stand amazed and often gaze at those we love so true. But you may take them all away and you stare into the mirror. Siehst du, genau ins Spiel kicken. Saying, hey, what does it mean to live in this world? Und jetzt kommt es. Wir sind so crazy, aber vielleicht gibt's doch jede Menge Zeit zu. Everyone snooze and plays the blues while deep inside our minds. God keeps us happy with a little bit of love. Comprehend as the road bends, showing us life anew. Some may say it's the same as any day, but who the heck are you? Saying, hey, what does it mean to live in this world? We're all so very. Und jetzt, Heinz, kommt wieder. Es ist eine Menge Zeit jetzt. Time to party. Jokotronic. Erstmal ziehen sie einen selber runter, oder? Erstmal? Ja. Eigentlich immer. Ehrlich? Ja. Finde ich schon. Nee, man muss es doch kippen. Und da hilft doch PJ Harvey, die zieht dann ja auch total runter. Und dann hat sie aber doch so eine Power. Irgendwann war mir besser schon als heute, zum Beispiel letztes Jahr im Sommer. Und jetzt, die Gitarre ist doch super. Da ist doch Wut drin, Heinz. Die muss man dann rausholen. Das sind doch keine Liedermacher, die sitzen dann nicht da. Ging mir letztes Jahr besser schon als Sommer. Boah, Gitarre. Oder? Ja, die muss man selber. Wenn man gar keine Heinz, kick dir deinen Körper an, vor dem Spiegel stehen. Siehst vorne den Bauchnabel und ansonsten einen Gitarrenkorpus. Oder? Und da muss man spielen und drauf rumreißen. Ja. So PJ Harvey-mäßig zum Beispiel. I want a bath in milk. Eat grapes. With me rose. Sit on my face. Genau, so muss man's machen. Schönen Milchbaden, Weintrauben essen. Und sich vorstellen, dass Robert De Niro oder eben die kleine Maus auf deinem Gesicht sitzt. Tolle Vorstellung, oder? Super, ja. Heinz, mach mal dein Radio ganz laut an. Das geht jetzt nicht. Wieso nicht? Ich hab Kopfhörer auf. Ah. Das würde größere technische Umbauten erfordern. Ah. Schon super, oder? Oder, Heinz? Ja, Peter, habe ich es gut. Ja, ich meine, die ist doch tot traurig. Ich habe immer gedacht, das ist so Musik, wo man sich dann an die Pulshammer aufschneidet. Aber wenn du auf die Gitarre hörst, dann ist es auch anders. Oder? Oder eben so ein bisschen die Drohnummer machen. Also nicht Drohnummer, aber sich... Ja? Ich bin 50 Fuß groß, du Sau! So was was machen. Das ist echt so ein toller Song. 50 von Creedy. Kennst du den? Nee. Nee, ah, drohend kommt dann. Und fängt an, I'm 20 inches long. Und dann zum Schluss hin wirst du so groß. Das ist genau die Nummer. Klar, du bist jetzt 20 inches long. Hey, aber Heinz, du bist der 50 Feet Queenie. Ich auch. Das ist 20 inches long. Noch! Die wächst! Heinz, das kriegt man hin! Und auch einer der tollsten Songs, den muss ich dir ja schneller vorspielen, sind die gleichen Kollegen hier schon total unruhig da sitzt und ihre Nachrichten vorlesen will. Rubber Till It Bleeds, kennst du auch nicht, oder? Nee. Mann, kauf dir die 4-Track-Demos, ist irgendwie sowieso die schönere von denen. Rubber Till It Bleeds, komm, reib's, bis es blutet. Und dann sitzt der Penner da und kriegt es dir hin. Und dann sagt sie, mach ich eben selber. Jetzt reib ich, bis es blutet. Oder? Genauso musst du es machen, Heinz. Das ist echt der Punkt. PJ, jetzt komm ich aus dem Arsch. Jetzt fängt die so öde an, oder? Na, ist natürlich nicht vorbereitet. Ich hätte jetzt, glaube ich, so einen totalen Vortrag eigentlich machen sollen. Um dich vom Fensterbrett runterzubringen. Oh ja, jetzt oder vielleicht stehst du jetzt in der Dreieckbadehose in deiner Badewanne und hast einen Föhn in der Hand. Du denkst, jetzt werfe ich den gleich rein und dann bin ich tot. Heinz ist ein Scheißtod. Wenn die weißt, wenn die Sicherung nicht rausgeht, dann fängt das Wasser an zu kochen und dann liegst du da morgen gekocht in der Badewanne. Lecker. Ehrlich. Das passiert. Ah, das mit dem Selbst, das ist alles so unpraktisch. Lass es sein, ehrlich. Ja, ich lass es auch sein. Baby. Baby. Hörst du schön zu? Ja. Was machen deine Englischkenntnisse, Heinz? Sind sie halbwegs? Die sind halbwegs befestigt. Schön. God's true, I'm not lying. Nicht schlecht, oder? Life's getting nicht schlecht, oder? Darum geht's doch. Ich meine, nicht so eng. Rub it better till it bleeds. You believe me. Und, hörst du die Gitarre? Hey, da jammert's, auf der Ecke jammert's, aber du hast Power. Super, oder? Meinst du, sie hört jetzt zu, Heinz? Nee, ich weiß, was er macht. Was macht sie denn? Sitzt mit den anderen Idioten rum bei Kerzenschein und trinkt Wein, oder? Nee. Nee, sondern? Willst du jetzt wirklich wissen? Das kannst ja du runterziehen. Na, ist mir egal. Die guckt jetzt Ellie McBeal. Oh, die neurotischen Weiber, oder? Die war aus dem Westen, wa? Nee. Kick an, hoch, voll, also die Osteren sind mir nicht falsch davor. Ich bin der Wessi. Ja, das weiß ich. Genau. Wenn sie vier Panzersoldaten und einen Hund kicken würde, das wäre reell. I'm not lying. Und jetzt gleich. Schlaffe Saftsack. I'm coming, you weak. I rub till it bleeds, oder? Das ist es, Heinz. I rub till it bleeds. Du bist dafür zuständig. Für deine Liebe, für dein Leben. Heinz, mach mal ha! Und dann jetzt okay, zwei Sätze. Der erste schon gefallen, weg mit Schaden. Und der zweite, und wenn der ganze Wein verbrennt, der Weinbrand bleibt uns doch. Und wenn dann ja nichts mehr geht und man so Herzrasen hat, weil man zu viel Kamillentee getrunken hat, dann hilft immer noch Johnny Cash. Love is a burning thing. Das ist ein Problem, dass es so eine brennende Geschichte ist. And it makes, oder? A fiery ring. Heinz? Ja, ich stimme. Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. Zack, bist du drinne? I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. Siehst du, das sind hier runter. Die Flamme mal hört. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. Aber wenn man das, aber Heinz, wenn man dazu so lustige Bewegungen macht, wenn the flames went higher, zum Beispiel so die Ärmchen hochreißt, dann kriegt man sich selber nicht ein, davor, dass man sich selber dann vielleicht auch ein bisschen lächerlich findet. Also selbst im größten Liebesunglück, wenn man da so mit the flames went higher, what? So, dann ist schon ein bisschen lustig. Und dann sieht man sich selber von außen und ist auch ein bisschen entlastet von dem inneren Leid, was in einem drinne ist, weil man sich ja von außen sieht und sich für ein bisschen affig hält. Verstehst du? Ja, ein bisschen. Ja. Und jetzt musst du auch die Ärmchen hochnehmen, Heinz. Into a burning ring of fire. I went down, down, down. Und jetzt die Ärmchen hoch. Flames went higher. Burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Und dann wieder aber total cool. To a burning ring of fire. I went down, down, down. Und jetzt wird's natürlich lächerlich. Flame higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. The ring of fire. Burns, burns, burns. the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Hey Heinz, trinkst du nie Schnaps? Nö. Jetzt ist es 2 Tage her mit dir? Naja, nicht 2 Tage. Ey, was denn? Na, richtig offiziell, das ist seit dem Wochenende und seit letzter Woche, also 3,5 Wochen so. Standesamtlich, beurkundet quasi. Heinz, hier zur Tankstelle, hol dir irgendwie eine kleinere Flasche. Bei dir wirkt die ja noch, wenn du überhaupt gar nicht trinkst. Ich glaube, ich kotze dann sofort. Ja, das ist super. Nee, das ist wirklich super. Und kotzt du und kickst runter und denkst, die blöde Kuh, die ist schuld. Nein, du gehst von einer völlig falschen Prämisse aus. Das ist auch keine Wut im Spiel. Naja, aber Mann, Heinz, das muss Wut werden. Nee. Sonst machst du dich verrückt, natürlich. Muss es nicht. Was nicht Wut wird, wird Selbstmord. Naja. Naja, naja, naja. Also muss es nicht Wut werden. Nee, Heinz, soll nicht Selbstmord werden, soll Wut werden. Nee, das wird's nicht. Doch. Da kann ich mich mal sehr anstrengen, das wird's trotzdem nicht. Ich kann mir einreden, dass es Wut wird, aber es wird nicht. Von ganz alleine. Na, wenn du da in deiner Kotze liegst, dann wird's schon wütend. Na, ich kotze hier nicht auf dem Fußboden. Naja, probier mal. Das ist alles machbar, Herr Nachbar. Heinz! Na gut, ich wollte nur, dass du es weißt. Genau, ey. Ich weiß nicht so ganz, aber... Ich weiß es, ich hab schon eine Ahnung, warum du... Aber, okay. Okay. Tschüss, Heinz. Tschüss. Ruf mal wieder an bei Gelegenheit, oder? Du fühlst mir ein bisschen. Ich hab ja wieder Zeit. Ja? Okay. Schönen Abend. Tschüss. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. So, und zwar um, 22 Uhr und 43 gleich. Fritz, Kurzinfo. Die Wetternacht ist zum Kotzen bewölkt und im Südosten können kotzend gewittrige Schauer auftreten. Die Temperatur sinkt auf bekotzte 17 bis 13 Grad. Morgen wird's wolkig, teils bekotzt heiter bei 25 bis 29 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gesine Kühne. Der Abmarsch der 3500 NATO-Soldaten nach Mazedonien steht unmittelbar bevor. Wie es in Brüssel hieß, erhalten die Einheiten den Marschbefehl, wenn keines der 19 NATO-Länder bis morgen Mittag dem Einsatz widerspricht. Aufgabe der Soldaten ist es, die Entwaffnung der albanischen Rebellen zu überwachen. Die Bundesregierung wird voraussichtlich am Donnerstag über den Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr beraten. Eine Sondersitzung des Bundestages, auf der über die Entsendung von 500 deutschen Soldaten entschieden wird, ist für die kommende Woche vorgesehen. Bundeskanzler Schröder hat Tschechien den Beitritt zur EU im Jahr 2004 in Aussicht gestellt. Dies werde auch nicht von einer Stilllegung des böhmischen Atomkraftwerks Temelin abhängig gemacht, sagte Schröder gegenüber seinem tschechischen Amtskollegen Zeman. Er äußerte allerdings erneut Bedenken an der Sicherheit des neuen Atommeilers. Israels Außenminister Peres und Palästinenser Präsident Arafat wollen über einen Ausweg aus dem gewaltsamen Nahostkonflikt verhandeln. Das ist das Ergebnis der Vermittlungsbemühungen von Bundesaußenminister Fischer. Das Treffen könnte möglicherweise in Berlin stattfinden. Und zum Sport. In einem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga siegte Schalke 04 gegen Hansa Rostock mit 3:1 und das Qualifikationsspiel zur Champions League zwischen Bayer Leverkusen und Roter Stern Belgrad endete 3:0 für die Leverkusener. Und damit hat sich Bayer für die Champions League qualifiziert. Das freut mich sehr. Und mich auch. Und der Verkehr auf Fritz. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Bronco und Karlau besteht Gefahr durch Hindernisse auf der Fahrbahn in Richtung Berlin. Und A10 östlicher Berliner Ring. Zwischen Dreieck Schwanebeck und Hohenschönhausen wird die Autobahn bis 1 Uhr morgens in beiden Richtungen mehrmals kurzfristig gesperrt. Fritz geht auf die IFA 2001. Mit einer großen Bühne, mit einer kleinen Bühne, mit Hip-Hop und mit Markus Steiger. Hallo, guten Tag, mein Name ist Markus Steiger. Ich mache die Fritz-Hip-Hop-Show auf der IFA. Fritz auf der IFA 2001. Jeden Tag im Young Media Park in Halle 1.1. Mit dem Freestyle-Workshop ab 12. Und mit der großen Hip-Hop-Show mit Markus Steiger ab 3. Ich lade alle Mütter mit ihren Töchtern ein. Kommt vorbei und battelt um den Intel-Hauptpreis des Tages. Zum Beispiel einen PC mit Intel Pentium 4 Prozessor. Die IFA 2001. Von Samstag, den 25. August. Zusammen werden wir Hip-Hop zelebrieren. Bis Sonntag, den 2. September. Am schönsten in Halle 1.1. Mit Hip-Hop, Markus Steiger. Hip-Hop, Hip-Hop und Fritz. So, Kinder, jetzt kommen wir gleich zum... Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ihr könnt eure Spucktüten wieder einpacken. Jetzt kommt angekündigt der Zusammenschnitt. David hat ja den letzten 18 Wochen ungefähr die Sendung, wie immer in bewährter Weise zusammengeschnitten. Das heißt, er schneidet die Sendung mit, hört sie sich an, nimmt so meine Stimme raus, setzt sich selber dagegen, was immer zum Resultat hat, dass ich natürlich irgendwie milde Scheiße aussehe. Draußen steht er, verlogen, verlegener Blick nach unten und lächelt so weise in sich rinn. Also jedenfalls, dass ich tendenziell eher Scheiße wegkomme. Insgesamt kommt dann aber immer noch was Großartiges raus. In diesem Fall war es eine 18-teilige Hörspielfolge. Fremde im eigenen Land, wo Icke, als Hauptfigur würde ich mal sagen, als Hauptperson, als Hauptdarsteller Icke, mit David und 3, 4, 5 seltsamen Uckermärkern, alle von David, kreiert und gespielt durchs Ländchentier, so in der Gegend um Schwedt und Blumenberg und was eben so Uckermark ist. Und 18 Folgen gehabt und ich habe David gebeten, die einfach alle mal hintereinander zu schneiden, so dass man jetzt hier gewissermaßen eine Stunde lang ein wunderbares David-Hörspiel hören kann. Und dit kann man jetzt, gibt's hier noch irgendwelche Fragen, weil jetzt rufen hier welche an, im Moment hat, hallo? Siehst du, genau, hallo? Hallo, hier ist der Klaus. Klaus, dann setz dich mal jetzt in Bewegung zu deinem Kassettenrekorder und schneid schön mit. Okay, danke. Ein Hörspiel, wie du das noch nie gehört hast. Genau, danke für den Hinweis. Sag mal, jetzt rufen die hier an, fragen, ah, was ist denn das für ein Programm? Was kommt? Ja, ach so, ja, danke, okay, mach ich. Du auch? Ja, ich auch. Warum rufst du jetzt, du setzt dich jetzt auch hin an dein kleines Kassettengerätchen und hab schneidest. Hab ich schon. Super. Ich wollte bloß sagen, bei mir ist das auch schon Wut und das ist auch gut so. Ach so, ja? Ja. Naja, wir können ja, ich meine, danach haben wir noch ungefähr eine gute Stunde Zeit. Willst du noch mal Dienstleistung danach noch? Danach machen wir noch aus Jammerei Wut, wie man aus Jammerei Wut macht, das oder? Das ist schön, ja. Ja, das oder? Dann rufst du nochmal an, oder? Ja, natürlich. Okay. Hier, hallo du? Hallo? Ja, mach mal hier auch schön dein Kassettengerätchen an und sag ja nicht so, hallo, wo bin ich noch? Bin ich jetzt echt schon, bin ich im Radio? Ja. Herzchen, wer heißt denn du? Maria Steppnitz. So, Maria Steppnitz, jetzt setz dich mal hin und mach deinen Kassettenrekorder an, okay? Ja. Gut, hast du was für das Leben. Tschüss, hallo? Jetzt ist hier Schluss mit Telefonieren. Hier noch was? Nee. Jetzt geht's los. David kann doch einfach so anfangen, oder? Einfach so abfahren, oder? Aber irgendwie müssen wir das Gerät noch ein bisschen pushen. Irgendwie, dass man jetzt vielleicht ein bisschen... Oh, Beifall! Aus mit dem Beifall! Aus mit dem Beifall! Ah, was macht man denn? Ich wollte ja eigentlich was anderes. Ich wollte ja machen, dass jetzt los... Yeah, genau! Das ist nur vorne für den unbeschichteten Teil der Audiokassette. Ja, da drückt man ja auf, wenn man zurückgespult hat, drückt man auf Dings und dann nimmt das noch nicht auf. Dafür ist es. Bleibt noch einen Moment und dann geht's wirklich los. Es ist gar nicht lange her, da saß ich mit Jürgen zusammen auf dem Balkon und wir tranken Kaffee. Und eigentlich war alles in Ordnung, wenn da nicht die Zeitung gewesen wäre. So. Ich kann nicht mehr hören, dieses Gelaber. Was? Welche Gelaber? Ja, diese Debatte hier mit Patriotismus. Deutsch sein stolz. Ich meine, wo leben wir denn eigentlich? Heiligkeit, Recht und Freiheit. Also, Sven, kannst du es verstehen, dass man stolz darauf ist, irgendwo zu wohnen? Ja. Noch dazu in Deutschland? Willst du lieber in Russland wohnen? Naja, nee, aber... Ah, siehst du, oder in Italien? In Italien würde ich gerne wohnen. Ach. Naja, wer will denn nicht im Süden wohnen? Steglitz ist Süden. Steglitz? Würdest du gerne wohnen? Das ist doch mein heimlicher Traum. Du bist ja genügend. Das ist für mich so wie Neuseeland. Irgendwann werde ich es mal machen. Ja, naja, außerdem doof ist ja auch Deutschland. Ja, das sagst du. Neuseeland ist vielleicht auch doof, aber selber mal kicken. Steglitz kann man zum Beispiel ganz schlecht tanzen gehen. Tanzen gehen? Da kann man höchstens gut bürgerlich essen gehen. Direkt da? Ja, ist doch scheiße sowas, oder? Das sagst du. Ja, möchtest du deine Freizeit ausschließlich mit gutbürgerlichem Essen verbringen? Ja, warum nicht, oder? Das ist ja wohl ein schrecklicher Gedanke. Ey, Mann, lass uns doch lieber so ein bisschen südlich, leichtsinnig italienisch hin und her schleudern. Man müsste in die Uckermark ziehen. Uckermark? Ja, in die Uckermark. Da gibt es nur eine Alternative, oder? Ja, eine Alternative zu Stegels allemal. Die Uckermark ist ja so total Toskana-mäßig. Eben, zumindest im Sommer. Gut, bürgerliche deutsche Küche hast du da aber auch. Ja, gut, dann erschließt sich natürlich das Toskana-Gefühl nicht so richtig. Wieso denn nicht? Kulturelle Eigenheiten können auch nebeneinander existieren. Ach ja? Ja, natürlich. Heutzutage ist es ganz normal. Na, für mich ist das eben nicht so normal. Man könnte sich doch einfach mal die Uckermark angucken, finde ich. Kannst du Französisch eigentlich? Die muss man da aber auch überhaupt nicht können. Man spricht da Deutsch. Ach so. Ist ja das Tolle. Toll. Irre, oder? Irre. Viele Leute sprechen da sogar nichts anderes als unglaublich. Wollen wir da nicht mal hin? Ja. Ja, fahren wir da einfach mal hin. Super. Ich pack schon mal. Ich freue mich schon so. Jetzt ist Snickers? Ach, toll. Hier. Danke. Guck mal, da kommen welche aus Polen. Gott, sind die uncool. Was waren denn? Käfer, wa? Ja. Guck mal da. Was? Wo, wer, was heißt denn das? HVL. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen für unseren Landkreis hier. Ist doch voll Osten, findest du nicht? Ich habe eine Idee, wir vertreiben uns die Zeit mit Abkürzungen raten. Okay. Was heißt denn zum Beispiel... Was heißt okay? Das waren, glaube ich, die Initialen von so einem amerikanischen Hafenarbeiter. Na, hier doch. Die wurden dann von den anderen immer gerufen zur Bestätigung irgendeines Vorgangs. Stimmt. Was heißt denn CDU? CDU? Ja. Real. FDF kenne ich. Ja, aber es geht doch ums Raten, nicht ums Wissen. Ach so. Was heißt FDH? Friedrichshain oder LE? Friedrichshain war richtig gut geraten. Kennst du... Ich kenne Raten. ML. Mittellausen. Genau. ÖVP. ÖVP? Kennst du EVP? Europäische Volkspartei. VfB? Vereinigung Föderalistischer Bünde. PDS? PDS? Rate mal. Jetzt fangen wir jetzt nicht mit Fußballvereinen an. Fußballverein? Warum nicht? FC Weißkopf? Klingt wie Salat, ist aber keiner. FC Weißkopf klingt wie Salat? Nee, schön, klingt eher wie ein Fußballverein. Klingt doch wie ein Fußballverein, oder? Das ist ein Schriftsteller. Das macht so wie keinen Spaß. Was? Das Spiel macht mir keinen Spaß. Was ist los? Das Spiel ist mir irgendwie doch zu langweilig. Bist du blöde, sag mal? Ich würde lieber was anderes bist machen. Bist du blöde? Wieso denn? Sag mal. Musik hören zum Beispiel. Ah ja, den darfst du. Radio hören, mal gucken, was es hier für Sender gibt. Und du machst doch mal an. Ja, ich bin ja dabei, aber es gibt hier irgendwie keinen Sender. Du sollst mal anmachen, lauter. Hör doch mal zu, was ich sage. Ja, ich höre ja. Ist auch kein Wunder, wenn ich hier so rumbrülle. Mach doch mal laut. Es gibt hier einfach keinen Sender, in dieser festgehen, verdammte Scheiße. Scheiße hier, dieser blöde CD-Player nimmt meine Sendung. Halt mal die Fresse, halt mal die Fresse, ich hab auch einen Sender hier. Ach, das ist echt ein geiler Sender. Hör mal. Super. Hey, du lass doch mal. Der geht weg. Mach doch mal. Der Sender ist schon wieder verschwunden. Du sollst mal lauter machen. Meine Fresse, macht eine CD rein. Gut, Mann. Ganz ruhig. Nicht so fucking Uschnewitsch. Egal, spiel irgendwas. Twisted USA. Super, zeig mal, welches Label es ist. Scheiße. Ach, scheiße. Scheiße. Mann. Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. Nicht so wir beide auf der Fahrt in die Uckermark. Wir redeten höchstens ein wenig miteinander. Ich fahr ja ein Auto. Ich nicht. Mach mal lauter. Ja. Klingt ja voll totosenmäßig. Das ist aber nicht das Eulen. Was ist das denn? Cockney Rejects. Wer? Cockney Rejects. Das ist was Englisches, der, oder? Ja. Und wie heißt das Lied? Warte mal, wir gucken. Oi, oi, oi heißt es. Ah ja. Ist ganz cool, wa? Cool einfach. Oi, oi, oi. Mach mal lauter. Oi, oi, oi. Finde ich immer ganz gut, wenn man bei so einem Lied mitsingen kann, ohne viel Text auswendig lernen zu müssen. Genau. Dass man einfach nicht so schnell überfordert. Oi, oi, oi. Davon vielleicht mal eine deutsche Version? Stimmt, wäre noch besser, wenn man nicht so gut Englisch kann. Mhm. Was ist denn so deine absolute Lieblingsversion? Keine Ahnung, müsste ich überlegen. Die hier? Nö. Wieso nicht? Ach, die habe ich nur mitgenommen, weil sie gerade in der Provinz innen ist. Ach so. Hast du denn eine absolute Lieblingsmusik? Ja. Welche denn? Yesterday, all my troubles seem so far away. Bist du sogar dabei? Soll ich mal einlegen? Ja, ja. Und hier ist auch schon. Hopp, hopp. Mach mal lauter. Yesterday, all my troubles seem so far away. Du bist viel zu schnell, du musst langsamer sein. So far away. Das passt ganz gut sogar zur Autofahrt. Wir fahren ja auch away. Stimmt. Ich fahre ja ein Auto. Ach, Mensch, guck mal, was ich hier habe. Wo denn? Achtung. Lässig. Came to the right place. Look for trouble. Right in my face. Das ist ein Song, der mir auf dem Leib geschrieben ist. Ja, man muss gar nicht singen können, um mitzusingen, wa? Ja. Fangen wir gleich nochmal von vorne an. Das ist nämlich genau wieder mein Lied. Gut. If you're looking for trouble, came to the right place. Look for trouble. Just look right in my face. Zusammen, halt. Was denn? Ich würde super gern, weil... Ich würde total ja. Also ich traue mich hier kaum zu sagen. Meinst du, kann ich mich trauen, nicht zu sagen? Ja, logisch. Naja, aber... Wieso nicht? Das klingt natürlich irgendwie total... Spuck's aus! Ah, ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Komm, jetzt sag schon. Ich kann nicht mehr. Bitte? Ich kann gleich nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Mitsingen? Quatsch! Die Musik hören? Nee. Autofahren? Genau. Ja, sag doch was, dann halten wir eben mal an. Und dann? Na, dann machen wir eine Pause. Ehrlich? Ja, natürlich. Jetzt halt an, bevor noch was passiert. Okay. Super. Wunderschön. Ist doch wunderschön, oder? Herrlich. Natur. Die unberührteste Natur. Wetter. Wetter, genau. Noch mehr Natur. Guck mal, hier eine Blume. Schön, oder? Ja, wunderschön. Wunderschön. Ein Maiglöckchen. Schöner als der erste Mai. Guck mal da, ein Acocephalus arundinaceus. Ah. Wo willst du hin? Ich muss mal kurz pullern. Aha, verlauf dich aber nicht. Nee. Wo sind wir hier eigentlich? Oh. Jürgen, hast du eine Ahnung, wo wir hier sind? Icke? Ja. Es ist wie Ausland. Habe ich auch gemerkt. Oh. Ich würde gerne mal wissen, was das für eine Gegend ist hier. Wie bei uns eben. Ich meine geografisch. Was heißt geografisch? Geografisch bedeutet die Lage, das Klima, die Geologie und so weiter eines Ortes oder eines Gebietes betreffend. Ah ja. Wenn man mal von gewissen geologischen Grundsätzen ausgeht, könnte man meinen, das sei die Uckermark hier. Die Uckermark? Was hast du von den geologischen Grundsätzen her? Zum Beispiel, dass in Richtung Norden das Land immer flacher wird, weil es dem Meer näher kommt und so weiter. Ach so. Und wenn es hier die Uckermark ist, dann müsste auch Schwedt in der Nähe sein. Hm. Oder? Das Schwedt in der Nähe, ja klar. Da sind wir also relativ nah an Polen auch dran. Ja, aber relativ ist es in Dänemark auch extrem in der Nähe. Wie kommst du jetzt auf Dänemark? War ich schon mal. Da könnte ich sagen, Frankreich ist relativ in der Nähe. Frankreich war ich eh mal. Warst du schon mal in Schweden? Schweden ja. War ich noch nicht. Finnland? Finnland war ich noch nicht. Mongolei, Nordkorea? Mongolei war ich nicht, Nordkorea war ich Tasmanien, auch nicht. Tasmanien, Mauretanien? War ich auch nicht. Mecklenburg-Vorpommern? War ich schon mal. Ehrlich? Ja. Wie ist es denn da? Müsst ihr euch vorstellen, wie Sachsen, nur auf der anderen Seite quasi. Sachsen kenne ich gar nicht. Nee? Sag mal, wie spät ist es eigentlich? 5:01. Wollen wir nicht mal langsam weiter? Wollen wir? Also ich schon. Blick. Na los. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja heute sogar noch bis nach Schwedt. Ey, Schwedt an einem Donnerstagabend. Sie tippt eine schönere Zeit hier. Ich bin ja auch schon extrem gespannt. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Der ja, Motor? Ja, na. Wieder nicht. Schade. Kann man das nicht vielleicht reparieren? Kriegen wir jetzt hier, glaube ich, nicht so auf die Reihe. Wir können aber auch kein Schwein. Scheiße, oder? Ich schätze, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu Fuß den Weg fortzusetzen. Notgedrungen. Kannst du erkennen, was auf dem Schild da vorne steht? Neuruppin. Aha, auch eine Kilometerangabe? 10. Dann ist es weiter weg. Als Schwedt? Ja. Woher weißt du das? Ja, das weiß man doch, dass Neuruppin viel weiter weg ist. Ja, warst du schon mal da? Ja, aber wir sind doch in der Uckermark. Ach so. Ich schlage vor, wir nehmen diesen Feldweg hier. Der sieht mir sehr nach Abkürzung aus. Aha. Na, da bin ich ja jetzt gespannt, was jetzt kommt hier. Erstmal wirklich willkommen, glaube ich. Ja. Ich gehe ja ganz gerne mal so ein bisschen wandern. Ja. Du hast hier keinen Begriff davon, dass jetzt mein so, schon von gewissen Verfallszeichen gekennzeichneter, aber gleichwohl noch jungenhafter Körper jetzt total durchgeschwitzt ist quasi. Aha, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich wollte darauf hinweisen, dass mein Körper zwar gewisse Verfallserscheinungen schon aufweist. Das liegt am Alter. Trotzdem aber immer noch gewissermaßen so jungenhaft ist. Ja, kannst du stolz drauf sein. Und jetzt aber gewissermaßen Schweiß übersät. Warum denn? Ist doch gar nicht so warm. Weil ich total krank immer noch bin. Du bist krank? Hört man das schon? Merkt man das irgendwie? Ja, wenn dann nur ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen? Ja. Also ich merke das total. Aber ich meine, schließlich bin ich ja auch krank. Genau. Ich bin krank, zynisch und ausgebrannt. Ja. Ja, ist dir egal. Ja. Ich bin krank. Ja, was soll ich denn machen? Bin ich arm? Nee. Siehst du, aber du bist extrem wehleidig. Na klar, ich bin ja jetzt hier auch wehleidig. Aber wenn wir erstmal in Schwedt sind, dann geht's dir gleich viel besser. Nee, glaube ich nicht. Mein Körper rebelliert jetzt schon. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich Medizinmann spielen oder was? Du kannst doch eine Querflöte zur Hand nehmen und irgendwas machen. Das ist doch nicht im Ernst, dass sowas funktioniert. Ja, warum nicht? Mir aus. Und? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich solltest du dich einfach mal kurz hinlegen und ausruhen. Du hast recht. Naja. Das mache ich. Hier ist ja das Gras auch einigermaßen bequem. Denn so. Ah, ja, Mann. Ah, jetzt fliege ich wieder. Ja, bitte, wer sagt's denn? Ah, nee. Ach, tut es gut. Ich glaube, ich werde mir mal ein bisschen die Beine vertreten, solange du hier rumliegst. Aber mir kommt es nämlich ein bisschen merkwürdig vor, dass wir bisher überhaupt nicht auf Eingeborene gestoßen sind. Aber schnell. Keine Sorge, wirst du ja schon nicht umkommen alleine. Ja, kann ja sein, dass ich jetzt irgendwie total todkrank bin. Aber la Papp, bis gleich. Ah. Sag mal, hier liegen total lange Haare rum. Von wem denn nur? Hm. Oh. Jürgen! Oh. Oh. Jürgen, du musst wieder aufstehen. Ah. Jürgen, ich habe was entdeckt. Wie bitte? Ein Haus. Ehrlich? Ja, wenn man hier auf den Hügel steigt, dann kann man das sehen. Wie groß ist denn das Haus? Ist nicht so groß, aber man kann es erkennen. Ein Familienhaus? Ja, kann sein, auf alle Fälle ein richtiges Haus. Richtig, so eine, direkt könnte man sagen, eine Villa? Ja, vielleicht ist sogar eine Villa. Wo war die ungefähr? Ja, da hinterm Hügel, aber vor allem habe ich jemanden gesehen. Ehrlich? Ja, der macht da irgendwas in dem Garten vor dem Haus. Kick mal ihn an. Und wie sieht da wenigstens aus, klar? Konnte ich nicht genau erkennen. Komm, wir gehen mal dahin. Nicht auf Befehl hier. Das ist ja auch Befehl. Wie lange willst du hier noch umliegen? Ich kauf, wann ich will. Das ist außerdem in der Hand. Zeig mich. Dann zeig mal wenigstens her. Das sind so lange Haare, wo hast du denn die her? Die hier? Ja. Ist so egal, oder? hast recht, komm, lass uns gehen. Gut. Mitten im Gehen wegsacken wirst du ja wohl nicht. Nö, mach ich gar nicht, schlafen. Ganz abgesehen davon würde ich gerne langsam mal wieder was Anständiges zwischen die Pinen kriegen. Mhm. Schöne Trauben. Schöne Trauben. Trauben sind um diese Jahreszeit noch gar nicht reif. Also. Bei deinem Wissensstand, was Ernährung betrifft, wundere ich mich nicht, dass du krank wirst. Man wird doch wohl eine Lebensmittelvergiftung von einer sich ankirschenden Krankheit unterscheiden können, mit meinem Übermaß an Lebenserfahrung. Jetzt stelle ich immer wieder fest, dass Berliner keine Ahnung von Natur haben. Ja. Das ist in Berlin natürlich auf blöde Bäume zu bauen. Außerdem habe ich eher überlegt, wie man jetzt zu was Deftigem kommt. Ja. Hast du eine Ahnung, woran ich da gedacht habe? Ja, Tiere schießen? Richtig. Quatsch. Natürlich, bevor wir hier eine Gaststätte oder auch nur eine Imbissbude finden, nicht ist doch... zur Yacht. Was heißt, du gehst nicht zur Yacht? Der Berge vom Fleisch im Kühlschrank hat, der kann auch zur Yacht gehen. Wieso soll ich Berge von Fleisch im Kühlschrank haben? Mach ich jetzt einen aggressiven Fleischfresser ein? Ja, aber Fleisch ist. Ja und? Naja. Rennst du den ganzen Tag auf der Wiese rum und frisst Gras? Ich habe doch gesagt, dass... Korn? Ach, mit dir kann man ja nicht reden. Doch. Nein. Aber... Guck mal, da vorne ist das Haus, die Villa. Wo denn? Na da, okay. Komm, schnell. Aber schnell. Jetzt bin ich aber gespannt. Aufregend, das ist so aufregend. Der Typ von eben im Garten ist weg. Frechheit, oder? Ich klopf mal an. Genau. Hallo. Da drin ist so laut Musik. The Who? Der Track raus. Aha, ich nicht. My General, echt, in einer großen Song. Ah. Der Pop-Geschichte. Ich glaube, es ist was anderes. Meinst du? Ja. Übungsstrecke ist. Die klingt verdammt schön. Stimmt, so. Die Proben da drin. Krieg mal an. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas in der Uckermark gibt. Musiker-WG, ja. Cool, The Who, My Generation und so. Vielleicht sollten wir einfach so lange warten, bis wir mit den Proben aufhören und unser Klopfen hören. Genau. Solange können wir ja auch ein bisschen was singen. Hoch auf dem goldenen Wagen. Nicht sowas. Eher was Fetziges. Mit Gitarrenunterschied. Irgendwas in Richtung Nirvana oder so. Hast du denn jetzt deine Gitarre dabei? Ja, meine Klappgitarre. Kannst du denn noch so Nirvana spielen zum Beispiel? Kann ich gar nicht. Aber dann lass uns einfach was improvisieren. Stimmt. How does a cow make milk? How does a cow make milk? Why is the sky blue? Warum ist der Himmel blau? Genau. Let's wander through the seasons. Yeah. What is a mammal? Wir waren eigentlich ganz guter Hoffnung, dass es sich um freundliche Leute handeln würde, die da im Keller musizierten. Und handelten ganz nach dem Motto, wo man singt, da setzt sich nieder und spielt selber auch ein paar Lieder. Why is the sky blue? Let's wander through the seasons. Wander through the seasons. Aber du singst ja immer das Gleiche. Wie bitte? Du wiederholst immer denselben Text. Das ist hohe Kunst. Wiederholung ja, aber doch nicht ständig. Ach, der wiederholt sich ständig? Sag mal, hörst du eigentlich noch was? Was? Was von der Musik aus dem Übungskeller? Nee. Dann klopfe ich einfach nochmal. Ja. Oh, mein Tag. Tag, mein Name ist David, hier neben mir. Das ist mein Name. Wir kommen hier oder weniger zufällig vorbei. Ach, schön erstmal, ich bin der Bernd. Hallo. Ehrlich? Tag. Wirklich? Ich kenne doch meinen Namen. Wie ausgedacht? Wie ausgedacht? Mein Bernd ist der Name, der ist völlig ausgestorben. Der ist doch gewissermaßen wie Mammut eigentlich. Oh, egal, das habe ich doch noch ehrlich, gewusst. Also die letzten, die Bernd hießen, die wurden also wirklich im sibirischen Dauerfrostboden ausgegraben. Das ist ja wohl nicht zu fassen, aber ich habe total seltenen Namen. Hast du noch einen anderen Bernd? Ja, du etwa nicht. Ich kenne keinen Bernd. Wie seid ihr denn überhaupt erstmal hierher? Wir hatten eine Panne mit dem Auto. Ist nicht wahr. Jetzt sind wir hier so ein bisschen über die Felder. Na, da kommt doch erstmal rinne hier. Ach, na, gerne. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Panne mitten in der Uckermark. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Wo kommt dann überhaupt her? Ja, na, direkt aus Berlin. Ich bin aus der Reichshauptstadt. Ist doch Knorke. Ja, na, wir wollen uns einfach mal die Uckermark angucken. Was geht in Schwedt, wa? Ja. Schwedt war ja sowjetische Besatzung. Wir haben übrigens von draußen Musik gehört. Hallo. Hier eine Band. Berlin war der demokratische. Ich bin doch schon mal zur Musikalien gegriffen. Ja, das haben wir nicht gehört. Aber jetzt nicht übungsmäßig, sondern eher. Ja, wer wird hier geübt, sagt ihr? Aber voll direkt. Ausnutzen, wenn man so ein tolles Haus hat. Genau so sieht's aus. Ihr seid Hausbesitzer? Na logisch, ihr hört bei uns das Haus. Wie viele Wohnungen hatten wir? 12 Wohnungen? Nein, sag ich mal um die 6 oder was? Das variiert ja. Und ihr habt total auf Eigenbedarf geklagt und arme Leute in die Obdachlosigkeit. Also, das kannst du doch nur nicht sagen, sag ich mal. Also wir sind doch eine Provokation. Wir sind doch hier nicht in Berlin. Hinaus, das ist doch nicht in Berlin. Wir sind hier auf dem Dorf, da gibt's sowas nicht. Village. Richtig, Village heißt es jetzt hier auf Neudeutsch. Genau. Ja. So sieht's aus. Wie ist es denn so hier, so mitten in der schönsten Natur zu wohnen? Ja. Das ist schon toll, bist du immer viel draußen. Ja. Du warst jetzt auch immer draußen so rum? Naja, kann ja wohl eine schönere nehmen. Musik gemacht. Ja, finde ich eigentlich auch. Bei mir hat sie vor 5-6 Jahren eingesetzt, dass ich auf einmal anfing, Natur okay, also erstmal okay zu finden. Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Altersphase, sag ich als mal. Junger Mensch muss man Natur eigentlich total scheiße finden. Also ich sehe mich durchaus als jungen Menschen und finde zum Beispiel den Gesang des Meisenmännchens extrem schön. Meisenmännchen, den hole ich Luftgewehr. Also ja, dann eben bestimmte so, Wolkenformationen von mir aus. Für die kann ich mich auch begeistern. Also, das finde ich doch auch total duftig. Total duftig. Wenn der Wolkenhimmel mal erfüllt ist von wilder Turbulenz. Und dann ist wieder blau. Und man sich dann wieder in die uckermärkische Sonne legen kann, ist doch toll, oder? Ja, und sich dann bräun und so, wa? Ja, braun wird man eh davon. Aber sieht aus wie wunderschöner blauer Himmel. Apropos, wie sieht's hier eigentlich aus mit den rechtsradikalen Tendenzen, in den neuen Bundesländern so verstärkt geben soll. Also ich sage mal, die Tendenz sieht zum Trend, war. Ja, aus. Tendenziös. Ach, wirklich? Kann ja anders sein. Hat sich hier quasi so eingebürgert. Aber ist es nicht auch ein menschliches Problem? Gibt es nicht eine Generation an die andere weiter? Nur wo wäre da konkret die Verbindung zu sehen zwischen die Generationen? Die Antwort, mein Freund, bläst gerade in den Wind. Ja, total. Schlamatten, so bestäubungstechnisch oder was? Try to be ironisch. Die erste Begegnung mit Einheimischen war nicht die unerfreulichste, wie sie später herausstellen sollte. Bernd war sogar so freundlich, uns das Haus von innen zu zeigen. Das war das Bad und hier rechter Hand unser Musikkeller. Ha? Hier wird Musik gemacht, wa? Toll, aber jetzt nicht übungsmäßig, sondern eher... Oder doch übst du da? Ja, nicht nur Ecke, wir sind doch hier ein paar Kumpel. Ach so, schön. Ja. Also wenn ich vorstellen darf, am Schlagzeug unser Haustechniker und Frauenschwarm Ulrich Hase. Was? Hallo, an der Bassgitarre unser langzeitarbeitsloser Horst Schulze. Hi. Sagt man so, wir haben hier zwar ein Saxophon, war aber kein der das spielen kann. Ja, irgendwann glaube ich Saxophon spielen. Ich kann Quatsch, hast du neulich noch gesagt, du kannst. Ja, klar. Ja, kann man so sagen. Was spielt er denn so für Musik? Christliche Musik. Ja, von Jesus Skins bis Pater Perne und so covermäßig unterwegs, wie ich das so sehe. Ja, Ramones haben wir zum Beispiel öfter mal gecovert. Ach, die Ramones habe ich ja schon mal gehört. Aber die machen auch keine zackige Musik mehr, mischt ordentlich. Aber da wohl daran liegt, dass bei denen einfach vorbei ist. Nee, ja, die machen hier so eine weiche, spülte Unterhaltungskacke, die jeder machen kann. Also, du sagtest, ihr macht so eher so Jesus Skins-mäßige Musik. Jesus Skins, die besten Freunde eines Mannes. Ja, sind die besten Freunde eines Mannes? Naja, jetzt nicht die Jesus Skins selbst. Die besten Freunde eines Mannes sind? Ja, die Jesus Skins sind jedenfalls Matthäus, Markus und Johannes. Ach, kenne ich gar nicht, die Leute. Kann ja nur auch nicht alles kennen. Was sind denn so die Sachen, die du so kannst? Weil ich ja musikalisch oder was? Kannst du da noch so Nirvana spielen zum Beispiel? Nirvana kennt sich meine Frau besser aus. Ist ja auch kann deine Frau denn Gitarre spielen? Nee, kann sie nicht. Oder vielleicht Klavier oder Querflöte? Ich bin einfach so Musik ganz gut. Ach, schön, ich aber auch. Klavier kann sie tatsächlich spielen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Die ist sehr selten. Wieso ist es selten? Verstehe ich nicht. Die musst du da erstmal lernen, die Ostler. Ja, das ist halt gelernt. Da ist doch eine elektrisch verstärkte Gitarre doch besser. Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht genau, worauf du hinaus willst. Mit elektrisch verstärkte Gitarre, Nirvana und die ganzen Geschichten. Das macht nichts. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir verstehen uns total dufte. Er hat aber gerade gesagt, dass er dich nicht ganz versteht und ich ehrlich gesagt auch. Das ist doch aber fast ein kosmischer Gleichklang, der da entsteht. Was denn für ein kosmischer Gleichklang, der da entsteht? Wie denn? Wo denn? Du redest ja völlig wirres Zeug. Geht's dir nicht gut? Also, aber ich nimm's mir nicht übel, aber. Was ist denn? Irgendwie bin ich heute irgendwie ein bisschen langsam in der Birne. Vielleicht die Aufregung von der Reise, das kann ja jüdisch sein. Ja, der hat auf dem Wiki ja schon so einen merkwürdigen. So eine ähnliche Symptomatik vom Kumpel, war. Ehrlich, was macht man da? Musizieren. Genau. Musizieren. Party. Auf jeden Fall ist die beste Medizin. Lullibulli. Naja, dann liegt sie ran an die Instrumente. Super, ran an die Gitarre. Genau, nur meine Klappgitarre. The answer, my friend, is below. Ja, da macht man jetzt ganz heiße Musik hier. Wir machen total heiß. Für Jungsbegriffe haben wir total heiße Musik gemacht. Ich war da anderer Meinung, weswegen ich die Session jetzt einfach mal unterschlage. Trotzdem kamen wir, was die Freundschaft mit den Uckermärkern angeht, ein ganzes Stück voran. Das ist halt etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich. Hat mir aber gut gefallen. Naja, so quetscht nur die Töne auf einmal so noch. Weil, wisst ihr, meine Stimme ist aber ein bisschen so, das finde ich gut doof. Ich möchte lieber auch ein bisschen total cool klingen. Wir können ja ein bisschen mehr Echo hier drauf machen, muss ich mir sagen. Stimmt. Und machen wir auch so ein paar Bässe dazu? Genau, der Bässe kann so vertragen, die Stimme. Das wollte ich ja sowieso mal angemerkt haben hier, wa? Das war eher so basslastigere Musik machen, wa? Hört mich jetzt anders an. Das ist jetzt besser. Normalerweise macht ihr basslastigere Musik. Ja, ist ja besser. Achso, ihr seid ihr so Hip-Hop, auch Hip-Hop? So sieht's aus. Das ist ja doch ein bisschen enttäuschend. Warum? Wieso denn enttäuschend? Hip-Hop ist eine tolle Musik. Hip-Hop muss auch irgendwie sein. Nein, da macht man doch keinen Hip-Hop da. Aber hallo, hier wird sogar im großen Stil gejammt, Alter. Ist das ehrlich? Cool, heute Abend fahren wir nach Schwedt, da haben wir einen Auftritt. Ihr jammt in Schwedt? Wollt ihr extra nach Schwedt fahren? Hallo. Ist ja toll, können wir da mitkommen? Da noch machen. Wie kommt man denn nach Schwedt? Ja, mit dem Auto natürlich. Ach toll, da kommen wir mit, da freue ich mich. Ja, ehrlich? Hast du ein Auto? Ja, jetzt nicht hier, aber ihr habt doch wenig ein Auto. Ihr seid doch noch Bäder. Wir nehmen euch einfach in unserem Bandbus mit. Toll. Kein Problem, ist das da wohl nicht. Hat die Stadt denn eigentlich auch so Sehenswürdigkeiten, die man sich angucken kann? Schwedt ist nur keine Frage. Die Sehenswürdigkeit von Schwedt ist das Ausgangsschild, würde ich mal sagen. Schade. Das wissen wir nicht. Ja, das weiß man doch. Na, warst du schon mal da? Ach so, nee, habe ich im Reiseführer gelesen. Ich habe ja mal gelesen, dass es in der Uckermark fast keine größere Stadt gibt. So sieht's aus. Als Schwedt. Deswegen treten wir da ja auch auf. Hip-Hop ist ja urbane Mucke, sag ich. Da kann man schlecht im Dorf auftreten. Nee, hier ist so eine größere Bodenständigkeit. Das ist einfach an der ländlichen Struktur, die. Genau so sieht's aus. Ja, was sieht so aus? Das ist mit der Bodenständigkeit an der ländlichen Struktur. Ja, klar, hast du da eben gesagt. Warum fragst du schon wieder nicht, was denn hier soll? Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, M Scheiß hier, was? Kann man sein, dass du nicht ein bisschen über Bernds restringierten Sprachcode lustig machst? Komm, das machen wir hier nicht auf so cool, so was cool. Heißt hier so cool, so cool? So cool bin ich selber. Es gibt viel wichtigere Qualitäten als Coolness. Lebenserfahrung und Herzensklugheit zum Beispiel. Du verfügst über Lebenserfahrung und über Herzensklugheit. Na, aber immer. Du meinst, du bist so naturklug quasi. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir uns jetzt hier streiten. Weißt du, wie viel Iren man braucht, um eine Glühbirne einzudrehen? Nein, genauso viel wie Sachsen, würde ich mal sagen. 15, einen, der die Birne hält und 14, die saufen, bis anfängt, ihr Zimmer zu drehen. Und weißt du, wo ich den Witz jetzt mal gehört habe? In Potsdam. Was soll ich denn in Potsdam? In Schweden. So sieht's aus. Yeah. Jo, Leute, was geht? Der Telefon zitterte ein Moment im Ohr, als ich gerade einen Jungen wie mein Digger, der hat's verloren. Seit Arbeit jetzt weg hier, die Stadt besser als zuvor. Wenn ich geschehe, zieh die Düse, passt das mein Motor. Yo! Mein Fahrrad im Ruppel frei vor, zu Hause bringt was auf, mein Nachbar null Humor. Die Schäden von der Wäsche, wir waschen volle Droh. Ein Game rum, aber ich streb mega 24. Oh, wenn Bali ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die Schweta den Chor. Du versiegst Sebastian im Morderchen im Moor. Ich bring dich in die Knie, denn der Riss ist am Tor. Wir checken, was wir haben bis morgen. 2 Uhr in Schweden, ist der Sperrstunde geworden, das Müll davor. Dann bauen wir ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke durchs kongebrannte Rohr. Schicke Schwede, oh Mann, der Bruder. Im Sommer fahren wir Cabrio und mit der Skoda. Schöne Schwede, macht ihr uns weiter verziehen. Wir sehen einen Dorf, wenn wir um die Halle ziehen. Schicke Schwede, oh Mann, der Bruder. Im Sommer fahren wir Cabrio und mit der Skoda. Schöne Schwede, macht ihr uns weiter verziehen. Wir sehen einen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen. Jo, das ist der Eisenspiel. Die Schweizer Luft im Vergleich zu der von anderen Schäden bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten und war alles zu feiern, nicht exklusive Fäden. Die Massen sind nicht da, es hat sie niemand umgebeten. Früher ging's der Schweden noch nicht um Moneten, heute lebe ich nicht mehr zwischen Blümchen, Tapeten. Yo. Kümmer mich nicht allzu sehr um Thälmann, Proleten, baue hier und da einen Break, aber da bin ich noch reden. Oh. Cool ist mich, ich plötzlich hat das alle Nähten, aber wo sind jetzt die Tüten, die noch ernsthaft ertreten, um ihr Potenzial, ihre Styles, heißt es fehlt in Kraft, in Werdungen für zu wenige Trapeten. Schicke Schweden. Du Mann der Ruder, im Sommer fahren wir Cabrio und mit der Skoda. Schöne Schwede, macht CO2 aus Benzin. Wir sehen einen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen. Schicke Schwede, du Mann der Ruder, im Sommer fahren wir Cabrio und mit der Skoda. Schöne Schwede, macht CO2 aus Benzin. Wir sehen einen Dorf, wenn wir um die Häuser ziehen. Danke! Vielen Dank, liebe junge Hip-Hopper! Vielen Dank! Jo, Leute. Jo, ne? Oh, Mann, Kinder, ich sag euch. Yo. Ey, nischt den Hip-Hop, aber das ist yo. Total... Oh, was denn? Oh, wie das schmerzt. Oh, was denn? Also, das ist jetzt... Yo, Leute, ja, was ist denn? Oh. Geht's dir nicht gut, oder was? Ah. Sag doch mal, was ist denn bloß los? Ich will dir das Publikum nicht. Ich will dir das Publikum nicht. Ziehen hilft, oder was hilft denn da in der Art? Arm, was redest du denn da? Oh. Jetzt sag schon. Ich hab total so Rückenschmerzen. Mein rechter Arm ist schier. Was für schier? Ja, mein rechter Arm ist schier gelähmt. Dein Arm tut weh. Ist gelähmt und tut weh gleichzeitig? Ja. Wie geht denn das? Wenn der Rücken total weh tut. Ach, und auch noch gelähmt ist. Doch, oh, also der eigentlich vom Rückenschmerz strahlt in den Arm. Komm, dann bring ich erstmal Backstage, würde ich sagen. So, den Schmerz hast du im Arm aus dem Rücken kommend, ja? Naja, so in der Schulter, aber der zieht sich in den Arm rein. Ja. Oh, hast du was mit dem Arm gemacht? Schlecht gelegen. Ah, auf welcher Seite denn? Auf der linken, glaube ich. Wissen die noch. Was weiß ich? Ich hab im Zug geschlafen. Du meinst in dem Bandbus? Ja. Und du hast dann wahrscheinlich die ganze Zeit das Kissen unterm Arm gehabt. Nee, na oben genau, unterm Schulterblatt, im Gelenk. So, das hört sich ja gar nicht gut an. Was machen wir da jetzt? Wahrscheinlich brauchst du einen Physiotherapeuten. Was für ein Therapeut? Kann man auch Krankengymnasten nennen, halt mit Bewegung. Eine Bewegung meinst du, Hilfe? Ein Orthopäde würde auch nichts anderes machen. Bewegung? Natürlich, die Ursache war im weitesten Sinne ja auch Bewegung. Kannst du, hast du nicht so einen Orthopädie-Professor, den du jetzt vielleicht mal anrufen könntest? Ich kann nur Ergotherapeuten. Nur Ergotherapeuten? Die können dir aber, glaube ich, nicht helfen. Ah, jedenfalls nicht bei deinem Arm leiden. Was heißt denn eigentlich Ergo? Das kommt vom griechischen Wort Ergon, das heißt Arbeit. Oh, scheiße, oder? Ein Ergotherapeut macht ja genau das, was man normalerweise Beschäftigungstherapie nennt. Ach so. Arbeitstherapie. Was ist eigentlich ein Chiropraktiker? Chiropraktiker ist ein Fachmann auf dem Gebiet der Chiropraktik. Was macht denn der dann aber? Manuelles Einrenken verschobener Wirbelkörper und Bandscheiben. Das ist ja praktisch. Der bastelt die Knochen wieder richtig zusammen. Ach Quatsch, du meinst jetzt nicht Chirurgen? Du brauchst einen Chiropraktiker. Quatsch. Natürlich, das kommt auch von der Wirbelsäule bei ich dir. Ich bräuchte jetzt eher einen Heilpraktiker Unsinn. Oder sowas. Ob Heilpraktiker und, oder glaub ich nicht. Masseure, Masseusinnen. Auch nicht bei deinem Leiden. Ah. Du brauchst einen Chiropraktiker. Kann man sich das nicht irgendwie selber heilen? Selber so auf die Schnelle kannst du die Schmerzen höchstens lindern. Jetzt auf die Schnelle? Was kann man denn da machen? Hilft da Alkohol vielleicht? Alkohol tötet doch nur innere Schmerzen. Aber vielleicht ist das inneren Schmerz abtöten, hat das auch so einen Effekt auf den äußeren Schmerz. Möglich, dass ja. Die Nerven sich auch beruhigen. Wäre ja vielleicht ein Versuch wert. Was soll ich denn trinken? Was ist denn jetzt? Großvater hat zum Beispiel immer Absinth getrunken. Absinth? Da wird man doch blind von, oder? Denke ich. Ja, aber er konnte sich ja auch nichts anderes leisten. Opium auch nicht so Sachen? Opium war ja schon immer ganz. Bringt das eigentlich Punkte, Opium? Insofern, als es schmerzlindernd wirkt, glaube ich schon. Schöne Halluzinationen hat man. Doch, hat man auch, ja. Oder nehme ich einfach ein bisschen Opium. Aber dafür stopft Opium auch. Opium stopft? Außerdem ist es gar nicht so leicht, da ranzukommen. Nee? Habe ich mir sagen lassen. Aber wenn man jetzt zum Arzt und sagt, oh, können Sie mir nicht mal ein bisschen Opium verschreiben? Was können Sie was machen? Höchstens asiatische Ärzte. Ja. Die haben eine ganz andere Medizin. Wenn man Glück hat, verschreiben die sogar Kokain, oder? Von Kokain bekommt man aber wiederum Leberbeschwerden. Wieso jetzt gleich Leberbeschwerden? Oder auch Irritation des Geruchssinns. Ehrlich? Und Gallenprobleme unter Umständen. Wann genau. Würde man dann Gallenprobleme merken? Weiß ich auch nicht, jedenfalls ist es nicht gut. Lähmung. Kann man auch kriegen, ja. Kopfhasenschaden. Reagierst du auf Alkohol irgendwie empfindlich? Geringer Blutdruck am Morgen. Ist das schlimm? Stuhlprobleme? Stuhl ist okay. Noch irgendwas? Blutkörperchen, super. Haarwuchs, irgendwelche Probleme? Haarwuchs ist auch okay. Dein Body Mass Index? Mein Body Mass Index ist, glaube ich, okay. Naja, warum dann sich erstmal mit Alkohol versuchen? Mach ich. Lass uns schnell zur Bar gehen. Ah, schon, jetzt mir besser. Bei der Gelegenheit auch. Wir eilten zur Bar und mussten feststellen, dass Uckermärker Bars dem uns vertrauten Zuhause in der Hauptstadt in nichts nachstehen. Die Auswahl an Getränken war nämlich groß. Langeweile kam nicht auf. Also irgendwie fühlt mich jetzt schon wieder total hier so ein... Da habe ich doch gesagt, dass ein ordentlicher Schluck Wunder wirkt. Genau. Dass man sich sofort einfach besser fühlt. Dass die Nerven sich auch beruhigen. Ich weiß auch gar nicht, warum die Leute immer gleich zum Arzt rennen, wenn sie was haben. Da brüllt man Scheiße und betrinkt sich. Wir nehmen noch zwei. Wie, meinst du Bier? Nee, was wir zu Anfang... Was wir zu Anfang hatten? Sekt? Nein, davor. Wodka? Noch vorm Wodka. Whisky? Genau, zwei Whisky. Genau. Ja. Schweden ist ja besser, als ich dachte. Ey, Schweden an einem Donnerstagabend, das gibt es Schöneres. Mich erinnert es ja so ein bisschen an Bautzen. Warst du schon mal in Bautzen? Bautzen, das ist ja nicht gerade so ein Biertrinkermetropole, oder? Schweden doch aber auch nicht unbedingt. Nee? Wieso sollte Schweden Biertrinkermetropole sein? Hörst du nicht zu, was die sich da hinter deinem Rücken tuscheln? Weißt du, was tuscheln die Ja, denn? Aber... Unterhalten die sich übers Bier? Ja, siehst du? Das ist interessant. Das bewegt die jungen Menschen. Sag mal was, junger Mensch, das bewegt dich als Thema, oder? Meinen Sie mich? Ja. Welches Thema meinen Sie? Bier trinken. Du bist ja nicht so jung, Bier trinken, wa? Wir haben uns gerade über die jüngsten Entwicklungen in Bonn unterhalten. Wie interessant, wir kommen aus Berlin. Naja, da wir ja aber auch. Du hast dich ja kennen. Das ist doch toll, oder? Ja, wir leben ja nicht in Berlin. Ach, wie interessant. Nicht aus Berlin. Ja, wir stammen ursprünglich aus Berlin, mussten dann aber weg. Aber vielleicht könntest du dich jetzt mal doch ein bisschen bitte mal outen. Ja, wir sind ja nun nach Bonn gezogen. Wie interessant. Du bist ein Berliner in Bonn? Ja, so kann man ja, warum sagen. Warum bist du denn nach Bonn gezogen? Ja, weil das Ministerium, in dem ich arbeite, dorthin verlegt wurde. Ja, aber deswegen muss man dann nicht gleich nach Bonn ziehen. Ja, aber natürlich, was soll man denn machen? Musst du doch wissen. Mein Kumpel ist einfach der Meinung, dass es ungeheuer doof ist, sich in so einem provinziellen, langweiligen Nest wie Bonn aufzuhalten. Ja, das stimmt schon. Oder gar zu wohnen. Was hat denn jetzt mit doof zu tun? Ja, na, oder blöd. Peinlich. Genau gesagt. Daher muss man dann schon eigentlich wieder in die große Stadt ziehen, oder? Ganz offensichtlich fühlen Sie sich in der Provinz aber auch wohl. Naja, aber wir wohnen ja hier auch nicht. Wir bestellen eben Kölsch nach Mainz. Ich würde das Gespräch an dieser Stelle gerne abbrechen. Wir haben hier wichtigere Gesprächsthemen. Ja, kein Problem. Wir ja eigentlich auch. Was ist der Sache mit einem kranken Menschen zu tun? Ja. Apropos, wie fühlst du dich? Inke? Ja. Ich bin jetzt so in so einem seltsamen Geisteszustand geraten, auf jeden Fall. Dass ich fast gar nicht mehr sagen möchte und einfach nur noch fliegen. Wohin denn fliegen? Kanarische Inseln. Was? Kanarische Inseln. Dein Handyschnur. Peinlich. Hallo? So, du bist das. Hör zu, ich rufe dich wieder zurück. Ich kann gerade nicht. Telekom? Ja, erzähl ich dir dann. Tschüss. Eine Frau? Ja. Eine Freundin? Die in Berlin. Na, da hat man 5 Freundinnen, ja. Oder? Stehst du denn auch so bestimmte Frauentypen? Was soll das heißen? Dass du dir dann auch zum Beispiel gerne so nackt geladen schickst von Frauen? Ja, wir fahren wieder zurück. Ja. Hey. Dann haben wir mal zackig ausgetrunken hier und dann hopp in den Bus. Aber Jürgen muss noch trinken. Ja, ich kann ja auch zu Hause sein. So sieht's aus. Zu Hause haben wir eine ordentliche Bautzen. Aber im Grunde sind wir dann eigentlich, sagen wir mal, total seelenverwandt, oder? Du treibst dich tendenziell eher mit Weibern rum, ich auch eher. Kann man das später drüber reden, ich habe jetzt keinen Nerv. Okay. Außerdem bin ich müde, will langsam mal ins Bett. Ja. Ja. Ich kriege da durchaus mit Frauen hoch. Ja, sagst du an. Das Schöne an zu Hause ist es am schönsten. Wir gingen zwar selbst nicht nach Hause, aber zu Bernds Musiker-WG, wo man ja nicht nur saufen, sondern auch toll Krach machen konnte. 1, 2, 3, 4. How does a cow make milk? How does a cow make milk? Why is the sky blue? Why is the sky blue? What is a mammal? What is a mammal? What is a mammal? What is a mammal? Sag mal, das kenn ich doch, das hast du doch schon mal gesehen. Ja, why is it raining raindrops? Why is it raining raindrops? Was war denn gerade? Raindrops. Nee, ich meine, das sind Geräusche. Du meinst dieses Residualgeräusch, oder? Genau. War David eben. Quatsch, ich spiel doch Bass da schon wieder. Ich glaube, es hat geklingelt. Das doch wohl der wahr sein, mit einer hellen Tag hier zu klingeln. Ist doch wohl ein Ding der Unmöglichkeit, ist es doch wohl, ey. Oh Scheiße, die Bullen. Oh Mann, Scheiße. Das ist schwer raus hier, aber auch. Impertinent. Das hat nur viel Stress mit den Bullen jetzt hier. Was machen die denn da? Reck die Tür auf, hörst du das? Komm aus dem Arsch, wir müssen über die Hintertreppe. Ich muss mal holen. Lass liegen, die sind schon im Haus. Im Haus. Die haben doch gar nichts verbrochen. Wir mussten. Wen sagst du denn? Die hätten doch mal fragen können, was die überhaupt wollen. Na, weißt du, was die wollen? Was denn? Musst du doch wissen. Die wollten Strafe kassieren. Strafe kassieren? Habt ihr irgendwas Illegales gemacht? Kriminelle Workshops? Na, wegen die Mucke. Wegen der Musik wollten die Strafe kassieren? Eine Scheiße, sag ich dir. Sie oder die Musik? Laufen wir jetzt überhaupt hin? Ins nächste Dorf zu ein paar Kumpels. Ah, wie weit ist denn das? 10 Kilometer. 10 Kilometer? Ist ja nicht so weit. Nicht weit? Weißt du, wie spät es ist? Das ist jetzt 10 vor halb eins. Um die Uhrzeit mache ich normalerweise keine ausgedehnten Wanderungen. Bei der letzten Party wollten die Bullen 500 Mark. Habt ihr denn so Nachbarn, die sich so schnell aufregen? So sieht's aus. Die einen sind Bäcker, die anderen sind Bullen. Ärger. Und da machst du jetzt Partys, dass sich die Polizei und die Mitmieter aufregen. Die regen sich ständig auf. Und holen die Bullen. Ja, weil du Party machst, oder? Könnt ihr einfach nicht akzeptieren, dass du anders bist als die. Nicht so ein Spieß. Geben sie dir Anlass, dich aufzuregen, weil die arbeiten eben? Nee. Ja, eigentlich nicht, aber na, siehst du. Mit denen luftet nicht. Ja, dann läuft ja vielleicht bei dir was nicht ans Also, dass du jetzt so drauf bist, hätte ich von dir ja nun nicht gedacht. Ja, willst du jetzt hier die Sympathien haschen bei Welche dir? Welche Leute sind dir denn sympathisch? Die Leute, die irgendwie nach 8 die Fresse halten und mich nicht mit ihrer scheiß Musik belästigen. Aber du hast doch selber mitgejammt. Aber das war ja auch keine Party. Also was spielt ihr da so auf euren Partys? Auf die Partys wird Independent hier spielen. Independent, wenn ich das schon höre, hätte mir ein Messer in der Tasche auf. Ja, warte, zeig mal. Da würde ich aber auch die Polizei rufen. Aber du kannst auch die Polizei rufen. Du enttäuschst mich. Ich hätte anders eigentlich. Du projizierst. Also ich hätte dich ja für einen Oppositionisten gehalten, aber du bist ja total angepasst. Weißt du, was der Unterschied zwischen Opportunismus und Anpassung ist? Das müssen wir bestimmt gleich erklären. Ja, oder? Ist überhaupt ja kein Unterschied. Das ist ein Problem. Also das heißt, wenn du jetzt schon mich beschimpfen willst, dann müsstest du mich mit den richtigen Vokabeln beschimpfen. Verstehst du? Natürlich ja überhaupt. Kann man mit der Schere auch Pappe schneiden? Ich habe nur gesagt, was ich gedacht habe. So dick? Sag mal, du bist doch nicht wirklich stolz darauf, dass du irgendwie Partys machst, die nur dazu führen, dass dreimal die Bullen. Das hätte Bernd nicht gedacht. Da kommen Leute aus der Szenestadt Berlin und dann das Partymuffel, Spießer, die sich mit Schweizer Messern beschäftigen, anstatt den Rock'n'Roller raushängen zu lassen. Schlimm, dachte sich Bernd. Wenn es nach dir ging, dann würde ich jetzt auch noch die Strafe freiwillig zahlen, oder was? Ja, nicht, da gehst du hin und meldest dich an der Wache. Ich zahle dir 15 Mark. Oder entschuldige mich bei den Nachbarn, oder was? Genau. Kommt ihr aber mit, ihr habt schließlich mitgejammt. Ja, klar. Machen wir. Und jetzt legt mal einen Schritt zu, ich hab Weihnachten noch was. Ja, ist auch eine gute Idee. Was jetzt haben für das Messer? Weiß ich nicht. Pass auf, ich nehm's erstmal probeweise, wenn es mir gefällt, kriegst du eine Zähne, ja? Kein Problem, ich find's einen guten Vorschlag. Ich hatte so ein Ding ja Oma käuflich erworben, ist aber schon länger her. Aha, was hast du damals bezahlt? 150 Mark. 150 Mark, Ost oder West? Na, Ostmark waren das damals noch. So, ich dachte schon. Das Mike hatten wir ja nicht. Jürgen? Jetzt haben wir sie zwar auch nicht. Jürgen! Wo ist der jetzt nur wieder abgeblieben? Jürgen, wo bist du denn? Ich muss mal kurz pullern gehen. Aha, geh aber nicht so weit weg. Ja, ja. Im Osten ja, ja. Wurde sowas damals ja überhaupt nicht hergestellt. So eine Schweizer Messer, meinst du? Genau, das kam ja aus dem Westen rüber damals. Ja, die Schweiz liegt ja auch im Westen. So sieht's aus. Und wir haben natürlich auch nur das Mangelhafte an Ware abbekommen, war. Mangelware? Das Messer, das ich damals hatte, hatte zum Beispiel nicht meinen Flaschenöffner. Ah, was meinst du überhaupt einen Flaschenöffner? Oder hatte das Ding eine Schere, war? Ja. War ja schön und gut mit die Schere. Die war auch scharf, sag ich dir. Aha. Aber die Schere, die hatte dann so eine Feder, war. Ah ja. Und die Feder, die war irgendwie nicht mehr funktionstüchtig. Ach. Und da musstest du dann immer, wenn du irgendwie die Schere zusammengedrückt hast, da musstest du die auch selber wieder auseinanderdrücken. Oh. Das war natürlich scheiße. Dieses Messer hier hat sogar einen Schraubenzieher, sehe ich. Kreuzschlitz oder normal? Kreuzschlitz. Musst du vorsichtig sein, kann ganz schnell ausnudeln, der Stahl. Ausnudeln? Genauestens. Ach, verschleißen quasi. So zu sein. Wegen Materialermüdung, stimmt's? Gewissermaßen. Naja, solange der Stahl kein narkoleptischer... Hat das Messer auch eine anständige Sehe? Hat. Zeiger. Was? Zeiger her, wollen wir doch mal kicken. Achso, hier bitte. Wollen wir doch mal sehen. Das Wichtigste an der Sehe sind nämlich die Zähne, sag ich mal. Aha, darauf hätte ich auch getippt. Wenn die Zähne nicht in Ordnung sind, dann ist die ganze Sehe für den Arsch. Ja. Gesunde Zähne sind das A und O. Andererseits, wann braucht man schon mal eine Säge? Na, überleg mal. Wenn man sich ein Regal baut zum Beispiel. Richtig, wenn man sich ein Regal baut. Ja, aber wenn man sich ein Regal baut, dann braucht man eine ganz andere Säge, eine viel größere. Aber andererseits, wer baut sich mitten in der Natur ein Regal? Realos von dem Bündnis 90 Grünen zum Beispiel. Aber das ist ja eine verschwind geringe Minderheit. Die zurzeit groß im Kommen ist. Aber ihr gehört ja wohl hoffentlich nicht zu denen, oder? Nee. Ich habe nämlich gehört, dass das auch so rote Socken sind. Aha. Und das Grüne ist bei denen nur Tarnfarbe. Ach so. Camouflage ist, glaube ich, die fachliche Bezeichnung dafür. Müsste das gesamte Umfeld dann nicht aber auch grün sein? Ist es doch hier. Ich meine politisch. Es gibt ja Leute, die behaupten, das sei hier in der Gegend alles braun politisch. Ja, da habe ich auch von gehört. Ist es aber nicht. Sondern? Eigentlich ist man hier grün. Ehrlich? Weil hier ist man einfach angepasst. An was denn? Na, an die ganzen Umstände hier. Aha, verstehe. So sieht's aus. Sag mal, wo ist eigentlich dein Kollege abgeblieben? Welcher Kollege? Na, der kleine Tamile mit dem Berliner Dialekt. Oh mein Gott, Jürgen, den habe ich ja ganz vergessen. Wir laufen. Wollte doch eigentlich nur pinkeln in den. Jürgen, wo bist du? Doch wohl Jürgen, sein. Bernd, hast du eine Taschenlampe? Ich machte mir Vorwürfe. Jürgen musste mal pullern gehen und wir sind einfach weitergegangen. Grob vernachlässigt haben wir ihn. Aber Jürgen ist auch nicht blöd. Der weiß schon, was er macht. Jürgen, wo bist du? Darf doch wohl nicht wahr sein. Der kann doch nicht einfach so verschwinden, kann der doch nicht. Wir hätten ihn einfach nicht alleine pullern gehen lassen dürfen. Das ist doch ein erwachsener Mann. Der wird da wohl mal alleine pullern gehen können, ohne sich gleich zu verloben. Offensichtlich nicht. Darf wohl nicht wahr sein. Denn er macht das mit Absicht. Mit Absicht? Würdest du dem sowas zutrauen? Vielleicht will er einfach nur ein bisschen Versteck spielen. Aus dem Alter ist er doch raus. Oder vielleicht hat er jemanden kennengelernt. Wenn die Gegend gern zu kennen, schon ja nicht um die Uhrzeit. Oder vielleicht hat er irgendwas anderes dringendes noch zu erledigen gehabt. Was soll der denn jetzt zu erledigen haben? Er weiß, vielleicht schreibt er einen Reisebericht oder so. Ist doch viel zu dunkel. Oder vielleicht muss er dringend telefonieren. Die nächste Telefonzelle steht in Schwedt. Ja, und er hat doch ein Handy. Was? Echt jetzt? Er hat so ein Mobiltelefon? Ja, logisch, in Berlin hat sowas jeder. Du etwa auch? Ja, logisch. Wieso rufst du denn an und fragst, wo er ist? Ach so. Mann. Stimmt, Mann, aber der Mann. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Kannst du ihm sagen, wir sind auf dem Weg nach Sommersdorf. Aha. Findet er dann schon. Sommersdorf. Herzlich willkommen bei den zwei. Die Mailbox. Das ist der Anrufbeantworter von Jürgen Kuttner nach dem Kick und haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht. Hallo Jürgen, ich bin's, David. Wo bist genau, du? Genau, wo er ist soll er sein? Du wolltest doch eigentlich nur pullern gehen. Wir sind auf dem Weg nach Sommersdorf. Wir sind jetzt jedenfalls auf dem Weg nach Sommersdorf, soll ich dir ausrichten. Er soll sich mal melden. Wenn du das hier hörst, dann ruf doch bitte mal zurück. Genau. Meine Handynummer hast du ja. Aber tschüss. Na, hoffentlich hört er seinen Anrufbeantworter dann noch ab. Ja, hoffentlich. Hat er den denn überhaupt dabei? Anrufbeantworter? Naja. Den hat man beim Handy nicht mehr dabei. Wie soll er dann abhören? Da ruft man eine Nummer an und da wird alles vorgespielt, was da drauf gesprochen wurde. So. Mailbox nennt sich das dann. Ja, aber kann dann nicht jeder anrufen und sich das dann anhören? Nee, das geht nur von dem Handy aus, das du dann auch hast. Ja, das wäre mir nichts. Das kann man doch bestimmt knacken, so. So hacken, meinst genau. du? Genau. Man kann sich selbst bei normalen Anrufbeantwortern kaum vorm Hacken schützen. Hacken schützen? Meiner zu Hause wird sogar ständig unfreiwillig gehackt. Echt jetzt wie ein Ditte? Oft haben Frauen eine Frequenz in ihrer Stimme, die genau der entspricht, die nötig ist, um die Fernabfrage zu aktivieren. Aha. Das heißt, sie kriegen dann die ganzen Nachrichten, die bei mir auf dem Band sind, vorgespielt, ob sie wollen oder nicht. Und wie kann man jetzt so ein Handy-Anrufbeantworter hacken? Man muss es eigentlich nur schaffen, das eigene Handy dazu zu bringen, sich für das Handy auszugeben, das dem gehört, dessen Mobilbox man knacken möchte. Aha, und kannst du das machen? Ja, logisch. So bin ich. Nichts leichter als das. Dann mach das mal bitte schön jetzt hier bei deinem Kollegen Jürgen. Ja, wieso denn? Weil ich das mal sehen möchte, wie das jetzt funktioniert hier. Gut auf deine Verantwortung aber nur. Na, Logen ist da Ehrensache. Naja. Ja, man kann das schon zu verbergen haben, wa? Ja. Herzlich willkommen bei D2. Ja, wir freuen uns. Oh. Wir haben zwei neue Sprachnachrichten. Was ist denn? Eine gespeicherte Sprachnachricht. Das funktioniert ja. Erste neue Nachricht. Es geht immer noch um diese Tonaufnahmen. Welche Tonaufnahmen? Jürgen arbeitet beim Radio. Ja, so. Ich müsste halt mal mit dir persönlich sprechen, beziehungsweise mal wissen, ob du irgendwie das machen würdest. Ja. Und, am besten gibt dir mal meine Handynummer. Jetzt kommt die Nummer. 0179-326-206. Und wenn du zu Hause bist, dann ruf mich kurz an und ich ruf dich dann zurück, damit es nicht so teuer wird. Also, bis dann. Tschüss. Tonaufnahmen. Zum Löschen 7 drücken. Zum Speichern 9 drücken. Zur Wiederholung 4 drücken. Das ist quasi das Menü. Absenderinformationen 5 drücken. Genau, Absenderinformationen, das will ich wissen. Empfangen ja. Heute um 19:44. Ich hab's gehört. Ende der Nachricht 34 Sekunden. Nicht schlecht. Ende der Nachricht. Nachricht gelöscht. Welcher nächste Nachricht. Hallo Jürgen, ich bin's. David. Du bist auch Ruhr im. Das kennen wir doch. Genau, das können wir überspringen. Genau, das können wir überspringen. Ende der Nachricht. Zum Löschen 7 drücken. Da muss ja nicht alles mitkriegen, wa? Hallo, hier ist Yvonne. Wir wollten uns doch heute Abend in Bloomsberg. Bloomsberg? Was ist denn Bloomsberg? Nächste Dorf im Süden ist das. So. Ich erwarte, dass du dann auch da bist. Jetzt ist es schon 20:50. Das ist schon und du bist her. Noch nicht da. Bring bitte die Magazine mit. Welche Magazine? Und den Koffer. Welchen Koffer? Ich hoffe, du vergisst unsere Verabredung nicht. wahr sein. Ich gehe mal davon aus, wir sehen uns. Aha. Ciao. Er soll die Magazine und den Koffer mitbringen. Den Koffer hat er ja dabei gehabt, aber ob da Magazine drin Was waren... Was haben wir denn für eine Verabredung gehabt haben? Nein, frag mich auch wo in die Gegend hier. Hier ist doch nichts. Normalerweise verabredet sich Jürgen ja immer in Kneipen. In Kneipen? Da kenne ich ja so eine, die um die Zeit jetzt noch auffahrt. Ehrlich? Die Klause da in Blumsberg. Ach, meinte die Frau am Telefon nicht auch Blumsberg? Da wollten die sich treffen, genau. Ist es zu Fuß zu erreichen? Halbe Stündchen, würde ich sagen. Na los, deine Kumpels können warten. Ja, muss ja. Danke. Ach, Klaus. Kennst du hier Leute? Jawohl. Ich nicht? Ja, nicht zum ersten Mal hier. Ja, ich aber. Willst du ein Bier? Ja, gerne. Rüdiger, mach mal zwei ersten Kaltschalen. Wird hier immer so viel geraucht? Na, was denkst du? Ja. Da vorne sitzt sein Kollege. Tatsächlich. Hab ich so gesagt. Mit einer Frau. Und das ist bestimmt seine Verabredung. Ja, anzunehmen. Und da geht's doch schon wieder. Was? Na, die verabschieden sich doch gerade. Stimmt. Kann nicht lange gedauert haben. Jürgen, huu. Hallo. Bleib sitzen, wir kommen rüber. Aber hier ist deine Kaltschale, Mann, wir haben uns vielleicht Sorgen gemacht. Warum denn? Na, weil du plötzlich weg warst. Ich bin auch verschwunden. Ich war die ganze Zeit da. Was? Ja. Ich meine, er war die ganze Zeit hier. Ach so. Ist doch wunderschön, oder? Warum bist du nicht ans Handy gegangen? Sag ich nicht. Sag doch mal. Nee, sag ich nicht. Hat es vielleicht was mit dieser Frau zu tun? Wen meinst du denn? Die hier gerade noch am Tisch saß. Wer? Na, diese Frau. Welche denn? Die auch auf deine Mailbox gesprochen hat. Diese Mädchen. Welche denn? Die hatte gesagt, sie heißt Yvonne. Schick mal an. Stimmt, aber die eben hat da gerade Uschi genannt. Das hast du gehört? Klar und deutlich. Tschüss, Uschi hat da gesagt. Uschi wollte nicht. Richter? Was wollte Uschi nicht? Ah. Sag doch mal. Ich hätte total gerne eine Verlobte. Was? Er sagte, er hätte total gerne eine Verlobte. Hm. Eine Verlobte? Eine Verlobte. Und da verabredest du dich jetzt mit lauter Frauen? Genau. Aber die lernt man doch auch so kennen. Wo denn? Naja, weiß ich, in der Disco oder so. Ich gehe ja nicht in die Disco. Oder beim Tanz hier im Altersheim. Kann ich hier auch nicht zum Tanz im Altersheim? Junge, ich meine, ich gehe dann nicht selber und betrink mich. Wovon wir uns ja nur überzeugen konnten. Ja, aber ich meine, das ist jetzt ohne Spur mit meiner Frau. Du bist die einzige da. Frauen kann man aber auch einfach auf der Straße ansprechen. Ich bin nur 1,67. Also, fühlst du dich gefährlich mit die Autos? Ich wohne in Berlin, ne? Da ist Straßen sind ja noch viel dicker als 10 Meter. Echt jetzt? Ja, ist wirklich so. Da hat man ja Platz. Fahren, die haben so eine Eisenbahn, die unter der Erde fährt. Genau, in der U-Bahn, da kann man doch auch Frauen kennenlernen. Ja. Meinst du? Ja, natürlich, manchmal muss man die einfach nur ansprechen. Achso. Aber jetzt sind da auch qualitativ hochwertige Frauen. Doch. Ja, die haben schon eine gute Qualität. Dann ist es doch aber wahrscheinlich auch ganz schön teuer mit die U-Bahn. Das da. Ist allerdings wahr. Ja, aber sag mal, wenn du Geld für Sofa hast, dann hast du doch Geld für BVJ. Das ist allerdings auch wahr. So, verstehe. Aber die sind natürlich nicht halb so fit. Halb so fit wie wer? Na, überleg mal. Ja, meinst du die Frauen von hier? Achso, du meinst die Frauen von hier? Obermärkisch. Die sind so besonders fit. Hölle. Treibt man hier besonders viel Sport oder was? Aber Jürgen, ich wollte mal was nachfragen. Was? Wir hatten auf deinem Anrufbeantworter gehört, dass du Koffer und Magazine oder irgendwie sowas mitzubringen hättest. Ja, genau. Was hat es denn damit sich auf? Weiß ich nicht. Also, ey, komm, Kollege. Ist denn das jetzt so wichtig? Ich möchte einfach mal wissen, was hier anmacht. Was ist denn das? Ach, die war überhaupt nicht da. Nee. Ich verstehe, jetzt willst du hier eine Postkarte schreiben. Quatsch. Bei der Adresse steht auch ihre Telefonnummer, richtig? Genau. Also willst du sie jetzt anrufen? Die Siegreiche. Das habe ich mir doch wieder gedacht. So, die Siegreiche. Na, überleg mal. Tut mir leid, ich will nicht drauf kommen. Willst du mal raten vielleicht? Hm, heißt du vielleicht Yvonne Victoria? Nee. Hat sie irgendwas gewonnen? Genau. Genau, heißt ja Yvonne. Naja. Ah, was denn? Krieg mal. Ist das ein Radio? Eine Kofferheule? Damit habe ich schon die schärfste Erhobung getätigt. Wie heißt das Ding? Kofferheule. Hier, das ist so ein Radio, was man in den Arm nimmt. Genau. Also ein Radio für Arme gewissermaßen. Ja, wenn man sich keine Freundin leisten kann und der Arm beschäftigt sein. Aber wie hat sie denn jetzt diese Kofferheule gewonnen? Weil sie sich selber verlosungsmäßig beschäftigt. Sie hat an einer Verlosung teilgenommen, die du gemacht hast? Genau. Alle Frauen nehmen gern an so Verlosung teil. Das ist doch total so Verlosung immer heiß, genau. Oder? Ja, aber imponiert man denn einer Frau mit einer Kofferheule? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Yvonne davon beeindruckt ist. Warum sollte sie nicht total beeindruckt sein? Immerhin war sie ja an dem Koffer interessiert. Weil funktioniert natürlich auch nicht bei allen Frauen. Aber Verlosen an sich beeindruckt schon, meinst du, ja? Ja, stimmt, man muss ja was geben. Lieben heißt ja geben. Von dir was weggeben, verstehst du? Dass man den Gewinn auch im übertragenen Sinne ausschreiben. Ja, genau. Und jemand anders den gewinnen kann. Ja, nicht du selber musst was verlosen. Und die Verlosung selbst hast du jetzt übers Radio gemacht, oder was? Ja. Übers Radio? Hab ich dir doch erzählt, dass Jürgen beim Radio arbeitet. Na, aber das ist doch ungerecht. Was mach ich denn, wenn ich was verlosen will? Wie kommst du da drauf? Na, ich arbeite nicht beim Radio. Aha, aber ein Handy hast du doch. Nee, hab ich weißt nicht. Du, man kann nämlich quasi auch so eine SMS-Verlosung starten. Mhm. Du meinst, ich könnte mit SMS auch was bei dieser Yvonne verlosen? Sie ist viel zu alt für dich, die Braut. So, da brauchst du auch kein Handy. Wie alt ist sie denn? Andererseits hat ja jede Frau ihre Macken. Mhm. Sag mal, die Yvonne hat sie angetan, oder? So sieht's aus. Ja. Ich würde die am liebsten jetzt gleich anrufen. Hast aber kein Handy. Soll ich da anrufen, oder was? Ja. Da wolltest du doch sowieso, denke ich. Ja, ach so, fick ich doch. Ja, dann mach auch. Ah. Hast du auch schon mal gesehen? Meinst du, die wirst du noch treffen? Werde ich noch eine Verlobte bekommen? Das ist relevant. Hm. Hallo? Hallo? Ich bin's. Genau, no, ich bin Jürgen. Hey, wo bist du denn? Wie bitte? Wo du gerade bist. Ich wüsste es auch nicht so genau. Das ist ja die Jaststätte am Schlosspark in Bloomsbury. Genau. Oh mein Gott, ich sehe, wir wollten uns ja treffen. Wie bitte? Sie hat ja gesagt, dass sie euch ja treffen wollte. Ach so. Genau, ich konnte aber leider nicht kommen, ich war verhindert. Wie bitte? Sie sagte, sie konnte nicht kommen, sie war verhindert. Schade. Hallo? Hallo? Hallo? Wer spricht denn da noch immer? Wer? Ja. Nein, Gott. Bernd Göke ist es. Genau. Ja. Bernd Göke. Ach schön, ich bin's, Bernd Göke. Halt die Klappe jetzt hier. Ja, also ich bin jetzt hier noch mit zwei Freundinnen und wir warten auf den Bus. Warte nochmal. Sie ist da noch mit zwei Freundinnen. Halt doch mal die Klappe, ich muss hier überlegen. Hallo. Wartet auf den Bus? Ja, Lichterfelde Ost. Lichterfelde Ost? Seid ihr nicht, kennst du Stieglitz? Naja, nur durch den Bierpinsel. Wir wollen ja eigentlich hochkommen. Mädels, kommt also, hoch. Wir haben ja eine Wohnung. Wir wollen zu dritt hier hochkommen. Ja, soll ich denen zu sagen? Ja, wir rufen dann nochmal. Aber wer weiß, vielleicht sieht's ja aus wie Sabine Christiansen. Stimmt, wer siehst du vielleicht aus wie Sabine Christiansen vielleicht? So total süß? Bitte? Hallo? Hallo? Ich habe aufgelegt. Ach, warum hast du denn aufgelegt? Na, rate mal. Fasse dich kurz, stand früher an den Telefonzellen. Falsch, sie hat aufgelegt, weil du sie in die Nähe von Sabine Christiansen gerückt hast. Ehrlich? Na ja. Genau, und da liegt wahrscheinlich jede Frau auf. Telefonier mal nicht, ist mir egal. Warum überlegt sie sich das jetzt nicht noch anders mit dem hier hochkommen? Eben. Also ich bin ja glaube ich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie das auch sind. Warum? Naja, ich meine, die sind Reihe, wir sind Reihe. Ich sag nicht, dass du ja eine Freundin hättest, verdammt nochmal. Hätte ich auch ja. Ich denke, du willst eine Verlobte. Ja. Wobei eine Verlobte hätte ich eigentlich auch ganz, ja. Da müssen die erst 16 sein, bevor man die Verlobungsringe überstreifen darf. So. Wie alt sind die? Denn? Genau, wie alt sind denn die Mädels? Physik nicht. Du hast doch gesagt, die Yvonne wäre schon viel zu alt für Bernd. Ja und? Ja, dann wird sie doch nicht mit 13-Jährigen unterwegs sein. Außerdem ist das mit dem Alter auch gar nicht so wichtig. Ja. Doch. Woher wisst denn das denn? Ja. Ey, du hast mit einem erwachsenen Mann zu tun. Ja. Denkst du, der sehnt sich danach von Minderjährigen quasi Hamsterjährigen zu werden? Was? Hamsterjährigen zu werden? Ja. Bist du schon mal Hamster genannt worden? Ja, bin ich. Also das ist mir ja noch nicht passiert. Das Erfahrungsreservoir, aus dem du schöpfst. Erfahrungsreservoir? Ist jetzt auch nicht so irre groß, oder? Nee, stimmt, die gebe ich ja zu. Ach so, wie viele Freundinnen hattest du schon? Naja, nicht so viele. Eine wenigstens. Nee, na woher denn? Nicht mal eine? Ja, na woher denn? Kick da doch mal um. Ja. Naja. Sag mal, bist du so total aussehensfixiert? Hier gibt's überhaupt gar keine einzige Frau. So sieht's aus. Alle abgehauen in der Stadt. Ja, davon haben wir gehört. Wie willst du denn alle Freundin kriegen? Ja. Was für ein Tourismus? Turbokapitalismus ist die Gesellschaftsform, in der wir jetzt leben. Ja, und was hat das für mich zu bedeuten? Ja, ein bisschen Tempo, ein bisschen Hochleistungsflirten. Hochleistungsflirten. Nee, wir leben ja in einem scharfen Wettbewerbswind. Wiss ich doch selber. Und da muss man entweder man besteht oder man geht unter. Ja. Survival of the fittest. Genau. Verstehst du? Kannst du das mal bitte übersetzen? Survival of the fittest. Also ich hattest du nicht selber gesagt, die Uckermärker Frauen seien so besonders fit? Genau. Das heißt doch, das Überleben vom Angepasstesten. Ja, ja, das hat gar nichts mit Fitness zu tun. Ich soll mich an die Frauen anpassen, ja? Logisch. So wie man sich an alle Umstände anpassen. Ja, aber wenn es doch überhaupt gar keine Frauen gibt. Ja, irgendwie ein paar wenige Frauen wird es doch hier geben. Ja. Ich hab mal gehört, in Frohnsdorf soll es eh nicht gehen. Also, Frohnsdorf? Wer sagt's denn? Wo ist denn Frohnsdorf? Das ist 80 Kilometer von hier. Ich weiß ja nicht, ob das noch Uckermark ist. Da hättest du ja eine Frohnsdorfer Freundin. Ja, warum nicht? Aber 80 Kilometer sind ein bisschen weit weg. Ein bisschen weit weg, sag mal, für die Liebe. Können sagen wir jetzt hier irgendwie 80 Kilometer keine Rolle spielen. Ja, stimmt, die Mädels aus Berlin wären ca. 150 Kilometer weg. Mir ist da einfach nicht zu helfen. Klar ist hier zu helfen. Komm, mach dich an die Frohnsdorferin ran. Meinst du wirklich? Ja, natürlich, die Festung ist zu stürmen. Genau, einfach erstmal anpirschen. Erstmal so lazy, entspannt. Und dann überraschend anreißen. Das ist da hinterhältig, ist doch arschlochhös. Ja, man muss halt sehen. Musst du treiben lassen. Aber selbst meine Kumpels sagen ja mal, Frauen wollen so Arschlöcher. Quatsch. Stehen die so dran. Nicht alle auf Arschlöcher stehen, auch manche stehen auch auf Fliege. Jürgen Fliege? Ist ja auch egal, jedenfalls musst du deine Verliebtheit offen zeigen. Aber dann muss ich doch erstmal sein. Ja, sag mal, entweder du bist ja ordentlich verliebt oder das ist alles sowieso Schwachsinn. Okay, dann bin ich erstmal verliebt. Ja, am besten erstmal nach Hause ein. Ach so, um dann miteinander schlafen zu können. Du willst mit deiner Freundin schlafen. Macht man wirklich kann so? Durchaus machen. Oder soll man sich da lieber zurückhalten? Macht mitunter auch Eindruck. Ja, dann schon, aber die Hormone agieren doch ein bisschen ziellos. Einleitend Musik auflegen, würde ich vorschlagen. Ja, so total Schmusemusik. Man schmusst ja auch oft. Natürlich Johnny Cash ist cool, wieder ernst. Genau. Stehen Frauen nicht eher so auf moderne Musik? Naja, ich glaube doch, Johnny... Das imponiert doch, oder? Ring of Fire ist ein Zug, weil der handelt eigentlich auch ein bisschen davon. Norman, leg mal Johnny Cash auf. Einfach probieren. Die Erwartung nicht zu hoch schrauben und einfach mal ausprobieren. Genau. Ich glaube, das nennt man ein Vorspiel. Er ist auch sehr beschwingt. Das ist erstmal schon mal heiter im Bett. Genau. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound for the rampa. Da kann man schön ein bisschen mit dem Kopf wackeln zu. Und mit die Hüften auch. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Das ist einfach jetzt. Down, down, down. And the flames went higher. Da kann man dann auch schön die Arme lustig machen. The ring of fire. The ring of fire. Okay, ausziehe, dann spiele ich das Lied und was mache ich dann? Ausziehen ist schon erstmal gut. Du weißt so richtig nackig oder was? Ja, aber langsam vor allem. Du musst mir nicht sagen, ich bin sowieso nicht der Schnellste. Seid ihr bei euch auch lieber im Spiel oder jetzt jetzt bloß im Sex? Na, das kann ich gar jetzt noch nicht wissen. Sollte man sich aber Gedanken vorher machen. Oh, ist so ein. I fell into a burning ring of fire. Nee. I went down, down, down, and the flames were higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Was sich heute passiert, ist unsagbar, oder? Weiß nicht, wie ich zu doof bin. Ist ein super Song. Ich finde, sagen wir mal, für die ersten 10,5 Minuten finde ich es eigentlich einen coolen Einstieg. Das Praktische ist, der Song geht auch gar nicht länger. Vorspiele dauern also 2,5 Minuten, wenn ich das richtig verstanden habe. So sieht's aus, würde ich an der Stelle mal sagen. Was ist denn hier im Begriff, was hat denn Frauen vor je? Genau. Oh, but the fire went wild. Siehst du, das Feuer wird wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. Sieht lustig aus, wenn man da nackig in der Badezimmer ecke steht und immer so hochschlagt, sich hochzuppelt. Nur mein Hauptzimmer badet zum Star. Hunde, ja. Schipper, ja, da vorne sitzt ein Schäfer. So einfach ein Ausdruck von Geselligkeit, dass die Leute alle beziehen. Aber alle Jungs, oder? Weißt du, Frauen würden sich nicht dazu hinreißen. Aber guckst du, warum die Jungs hier eine Kneipe gehen, wegen die Geselligkeit. Mut antrinken, oder? Um endlich mal zu lernen, wie man Mädels anspricht. Ja, der Mensch ist doch voll in Ordnung. Da ist halt überhaupt keine Mädels da, wie wir bereits festgestellt haben. Du siehst nämlich aus. Ich hab den Eindruck, ihr seid mal eine Spritze betrunken. Aber ist ja wohl nicht so schlimm. Sind doch die denkbar ungünstigen Voraussetzungen, um, sagen wir jetzt wirklich eine ernsthafte Gespräche unter Männern zu führen. Ich finde, die sollten jetzt mal langsam vorbeikommen. Wer soll vorbeikommen? Na, die Mädels. Ist die Lust auf ein Gespräch unter Männern nämlich auch vergangen. Wieso denn? Was hast du dir vorgestellt? Einfach ein bisschen bessere Stimmung. Du hast jetzt hier Stimmung. Atmosphäre der guten Laune. Genau, du hast nämlich ausgebrochen schlechte Laune. Naja, schlechte Laune. Ist dir eine Lausüber-Idee bei dir laufen, oder was? Quatsch. Ist das sowas wie eine depressive Phase? Nee, ich hab schlechte Laune. Hab ich doch gesagt. Ja. Aber warum denn? Ist jetzt nicht so irre mein Tag heute. Wegen der Yvonne, stimmt's? Ja. Aber was soll wir denn sein? Wir müssen ja auch irgendwie klappen. Um Jürgens Stimmung aufzuhellen, machte Bernd den Vorschlag, die Lokalität zu wechseln. Nach Frohnsdorf sollte es gehen, wo er ja auf die Bekanntschaft mit dieser Frau hoffte. Wir stimmten diesen Vorschlag zu und Jürgens schlechte Laune erwies sich als produktive Kraft. Wollen wir da überhaupt hin? Das ist doch 80 Kilometer weg, oder? Kannst du nicht mit dem Auto hinfahren? Da müssen wir aber erstmal irgendwie zum Auto kommen. Und mit wessen Auto würden wir dann fahren? Weiß ich nicht. Was hast denn du für ein Auto? Ja, ich habe einen 318er BMW. Super, der ist schnell, da fahren wir mit dem. Wisst du, dass der BMW 318 die meisten Unfälle verursacht in der Unfallstatistik? Muss dann aber der von jemand anders gewesen sein. Außerdem hat man um diese Uhrzeit kaum andere Verkehrsteilnehmer als Unfallpartner. Wobei mir fällt, eigentlich müsstest du das Auto erstmal polieren lassen, bevor wir fahren. Wieso müsstest du den vorher polieren meinst, lassen? Ich kann den Mädel da in Frohnsdorf mit matten Lack imponieren? Ja. Da müssen wir eben mit unserem. Mit eurem Auto fahren. Ja, na los. Gut. Red Light, Green Light, here we go. Das ist, wenn ich mich nicht anschnalle? Ist mir egal. Die Kosten hast du ja dann zu tragen. Ich finde es immer so unbequem. Außerdem fährt Jürgen sehr sicher. Aber schnell. Hoch in der fremden Jägen? Klar. Ich geh mal schön in die Gäuse fahren. Ja, bitte lieber nicht. Jetzt sag ich den Weg, Bernd? Ecke, nö. Wieso nicht? Ich war noch nie in Frohnsdorf. Ich hab nur gehört, dass da eine Frau geht und dass das irgendwie 80 Kilometer oder so was entfernt ist. Oh. Und von wo entfernt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Haben wir eine Karte hier? Im Auto? Genau, eine Karte. Ja, wo sonst? Ja, klar. Hier ist er doch. Frohnsdorf. Ist der, wo Frohnsdorf liegt? Zeig mal her. Bei Treuen Brietzen. Bei Treuen. Zwischen Belzig und Jüterburg. Da fährst du mindestens eine Stunde. Eine Stunde? Ich dachte, wo die Wahrheit war. Eine Stunde, wenn du 200 fährst. In welche Richtung denn? Nach Süden, sogar noch an Berlin vorbei. Ja, aber grundsätzlich schon Berlin. Richtungsmäßig, aber das war ja nicht mehr Uckermark. Ja. Berlin. Ja, Berlin sowieso nicht. In Berlin war ich allerdings auch noch nicht. Nee? Du warst noch nie in Berlin? Ich hatte noch nie die Gelegenheit. Das ist erstaunlicher, als Berlin ja bekanntermaßen eine Reise wert ist, ob seine Sehenswürdigkeiten da rein. Ich glaube, ihr hört das jetzt, dass auf dem Fernsehturm eigentlich wieder total cool sein soll. Ja, genau. Dreht genau, und der dreht sich ja. Krank runterkommt. Das letzte Mal, dass ich auf dem Fernsehturm war, das war noch zur Ostzeit. Ah ja, zur Mauer noch, wa? Ja, genau, ja. Und ich war mit meiner Westi-Schulklasse da. Ach so, ihr wart schon immer West-Berliner. Nee, Jürgens Ostland. Born in the GDR. Verstehe, auf Neudeutsch gesagt, wa? Hast du mal die Mauer gesehen? Die war cool. Nee, aber ich nicht. Ach, schade. In Berlin ist irgendwie alles cool, oder? Naja, alles auch nur wieder nicht. Doch. Quatsch, in Berlin ist doch nicht alles cool. Aber was wären jetzt irgendwie uncouls cool? Naja, was weiß ich, da gibt's eine Menge. Und das ist doch uncool. Der sagt doch, mach doch mal einen Vorschlag, was total uncool. Bestimmte Leute zum Beispiel. Aha, Leute. Ja, klar, ja. Ich meine, irgendwie 95% sind uncool. Aber die meisten Leute in Berlin sind ja keine Berliner, habe ich mir sagen lassen. Ach so, deswegen zählt es nicht zu Berliner Uncoolness. Genau. Gefällt mir richtig uncool. Ist ja egal, ich wollte nur sagen, dass die Mauer cool war. Die ich ja leider nur nie gesehen habe. Schade. Stimmt, in der Uckermark gab es ja keine Mauer. Am Friedhof war ich. In der Diktatur. Ja, ja, meinst du jetzt wegen die Reisefreiheit, wa? Ja. Wir können natürlich auch nach Berlin fahren. Stimmt eigentlich, da gibt's da auch Frauen. Genau. Berlin ist sogar quasi eine Frauenmetropole. Mhm. Ach so? Ja. Ich dachte immer, Berlin wäre eine Dienstleistungsmetropole. Das natürlich auch. Dienstleistungszentrum. Aber was wäre dann mit der Frau in Frohnsdorf? Naja. Ich meine, ach, wie Jahre hätte man die jetzt kennengelernt. Aber weil ich nicht weiß, das macht man ja nicht heiß, wa? Ja. Da hat er allerdings recht. Vor allem du und deine Yvonne, wa? Die siehst du ja auch nicht, wenn du jetzt hier nicht in der Uckermark bleibst. Stimmt, ja. Ich bezweifle manchmal sowieso, dass das andere Geschlecht all diese Anstrengungen überhaupt wert ist. Kann man denn so pauschal sein? Eigentlich kann man es. Kannst du mir loben, Weiber machen nur Eier. Ist Erfahrung. Die ich nicht habe. Ja, sei doch froh. Naja, was soll ich sagen? Ich auf nicht. Nach Berlin! Ja, na, auf nach Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin bleibt doch Berlin. Berlin ist eine Fiktion. Was heißt hier, Berlin ist eine Fiktion? Du bist jetzt voll Dienstleistungstrip-mäßig hoffentlich eingestellt. Mit Dienstleistungstrip. Verstehe ich wohl nicht. Du bist ja quasi sowieso ein Ausländer. Willst du damit etwa sagen, ich finde mich in Berlin nicht zurecht oder was? Weil du Arbeit scheust. Ich scheue Arbeit? Was glaubst du denn, was wir in Berlin machen wollen? Nur Party. Party. Nur überall schön Milchkaffee. Aber was soll ich denn in Berlin arbeiten? Bernd wäre doch in erster Linie Tourist in Berlin. Du hast doch wahrscheinlich keine Hemmung, nach Spandau oder nach Steglitz zu fahren, ich oder? Ich hätte nicht mal Hemmung, nach Cottbus zu fahren. Cottbus liegt allerdings nicht in Berlin, muss ich da sagen. Das heißt, du würdest ja nach Cottbus hier? Glauben, die Stadt kennst du da, würde ich das auch machen. Das ist ja doch eine ziemliche Distanz. Cottbus? Das ist ja ungefähr wie von Uckermark Blumenberg nach Frohnsdorf. Wobei man schon dazu sagen muss, dass Berlin ein etwas anderes Pflaster ist als Cottbus. Jeder Tag bin mit einer Schusswunde. Das ist aber was Interessantes. Zehlendorf musst du mal kennenlernen. Ja. Neukölln. Wilmersdorf. Wilmersdorf. In Berlin gibt's Hochdörfer. Es gibt sogar gut bürgerliche deutsche Küche. Ist kann ja mal nur Bierpinsel empfehlen, trotzdem ich selber noch nie da war. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Erst in die Uckermark fahren und sich mit Land und Leuten anzufreunden, weil die Berliner Heimat und nicht mal Steglitz mit seinem Bierpinsel Toskana-mäßig genug ist, und dann doch einen Rückzieher machen und auch noch unschuldige Uckermärker mit reinziehen in die ganze Sache. Aber wie wir bereits heute vermuten dürfen, Berliner in der Uckermark sind die Uckermärker in Berlin. Fremde im eigenen Land. I hope she'll say, oh, oh, oh, oh, oh. Der Prignitz. Dann 103,1. So, jetzt ist schon ein bisschen nach halb. Ist so nur 23 Uhr. 43. Fritz, Kurzinfo. Oh, Wetter nach zum Werk, Südosten können wir geschafft werden. Temperatur sinkt auf 7 bis 13 Grad. Morgen ist heute echt Teilzeit, aber 25 Grad. Und jetzt kommt die Kollegin Gesine Kühne und liest euch die Nachrichten vor. Der Abmarsch der 3500 NATO-Soldaten nach Mazedonien steht unmittelbar bevor. Wie es in Brüssel hieß, erhalten die Einheiten den Marschbefehl, wenn keines der 19 NATO-Länder bis morgen Mittag dem Einsatz widerspricht. Aufgabe der Soldaten ist es, die Entwaffnung der albanischen Rebellen zu überwachen. Die Bundesregierung wird voraussichtlich am Donnerstag über den Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr beraten. Eine Sondersitzung des Bundestages, auf der über die Entsendung von 500 deutschen Soldaten entschieden wird, ist für die kommende Woche vorgesehen. Bundeskanzler Schröder hat Tschechien den Beitritt zur EU im Jahr 2004 in Aussicht gestellt. Dies werde auch nicht von einer Stilllegung des böhmischen Atomkraftwerks Temelin abhängig gemacht, sagte Schröder gegenüber seinem tschechischen Amtskollegen Zeman. Er äußerte allerdings erneut Bedenken an der Sicherheit des neuen Atommeilers. Israels Außenminister Peres und Palästinenser Präsident Arafat wollen über einen Ausweg aus dem gewaltsamen Nahostkonflikt verhandeln. Das ist das Ergebnis der Vermittlungsbemühungen von Bundesaußenminister Fischer. Das Treffen könnte möglicherweise in Berlin stattfinden. Und zum Sport. Bayer Leverkusen hat die Qualifikation zur Champions League geschafft. Die Mannschaft siegte am Abend bei Roter Stern Belgrad mit 3:0. Und in einem Nachholespiel der Fußball-Bundesliga gewann Schalke 04 gegen Hansa Rostock mit 3:1. Eine Verkehrsmeldung aus Brandenburg, A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Bronco und Karlau besteht Gefahr durch Hindernisse auf der Fahrbahn in Richtung Berlin. Je lauer die Nächte, desto heißer die Party. Okay. Hip-Hop on the Rocks. Die Party mit nur Hip-Hop und Rock. Lädt ein zum großen Summer-Special mit den Fritz-DJs Anja und René. Am Freitag ab 22 Uhr im Matrix. Am U-Bahnhof Warschauer Straße. Sommer, Ferien und Party. Und im Radio Fritz. So, Kinder, jetzt wird gekotzt. You know the mic's my man. Brooklyn to you. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, ihr könnt hier anrufen, ihr könnt beim halbautomatischen Anrufbeantworter im Grunde auch ab sofort anrufen, der arbeitet schon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731-39-32. Thema oder entscheidende Frage heute ist, die Haltung ist eher kotzen, die Frage wäre eher, wie macht man aus Illusionen Erfahrungen, wovon Dings vorhin gesungen hat, wie heißt sie? Na? Hildegard Knef, Mann! Wie macht man aus Illusionen Erfahrungen? Das wäre die Frage. Wenn ihr dazu Antworten habt, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer vorbei. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Aber nur anrufen, wer weiß, wie man aus Illusionen Erfahrung machen kann. Und wer jetzt hier nicht durchkommt oder zu Wort kommt, der könnte sich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, wie war die Frage, die Sie zu antworten gilt? Hallo? Pech gehabt. Wird Musik gespielt. Glück gehabt. Wird Musik gespielt. Du heißt Marc, oder? Automatischer Anrufbeantworter, Dann 0331 für Potsdam, 731-3932. Also da entweder kann man anrufen oder eben direkt hier 7097-110, die Telefonnummer kennt ja. Die Frage ist, wie macht man aus Illusionen Erfahrungen? Funktioniert's da? Läuft's da? Ja, war, oder? Super. Anrufe beim halbautomatischen Anrufbeantworter sind schon unterwegs. Das heißt, da ist jetzt im Moment besetzt. Man kann aber trotzdem weiter versuchen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, mein Name ist Alisa. Hallo, Alisa. Durch Leiden. Durch Leiden? Ja, man braucht so viel eine kathartische Erfahrung. Und denn? Und denn, wenn man auf die Fresse fällt, dann hat man was davon. Dann hat man was davon. Wann bist du das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal erlitten und bist auf die Fresse gefallen? Du hast was davon gehabt? Ja. Super. Was hast du davon gehabt? 5 Kilo abgenommen, weil ich nicht essen konnte. Ach so. Und war, ich nehme an, war Liebeskummer? Ja. Und dann 5 Kilo abgenommen. Wie viel hast du denn vorher gewogen? Keine Ahnung, ich wiege mich nicht. Wie viel wiegst du denn jetzt? 43. Und wie groß bist du? 40 dann wahrscheinlich. Wie groß bist du? 1,51. 1,51? Ja. Na ja, da jetzt, da bin ich jetzt beruhigt. Komm doch, stell dir vor, du bist 1,95 und wiegst 43. Das ist überhaupt ja nicht mehr. Nichts. Ach, und dann hast du einfach, wie lange hast du denn nicht gegessen? Eine Woche oder so. Oh, ja, nicht? Naja, so ein bisschen. Halt. Immer mal so, ein bisschen unnehmmutig, will nicht. Und dann, und das Nicht-Essen war aber auch schon Leiden. Ja. Nee, das war die Folge von Leiden eigentlich, oder? Also du hast gelitten und dann nicht gegessen. Oder hast du im Nicht-Essen gelitten? Weil du so gerne isst. Sowohl als auch. Ach, betet? Mhm. Und dann? Abgenommen? Und alles aus aller Liebeskummer war dann Erfahrung quasi. Ja. Super. Und jetzt? Isst du wieder? Ja. Ja? 2 Wochen war der Frosch so krank, jetzt isst er wieder, Gott sei Dank. Und alles ist in Ordnung. Mhm. Und was macht die Liebe? Ach, da steht ein Neuer vor der Tür, der Rolf. Der wartet unten immer, der holt mich immer ab, mit dem Sportbeutel in der Hand, wenn wir die erste Stunde Ton haben. Nee. Nee? Aber nee. So ähnlich? Ja. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist der Lauf der Welt. Wie lange war das, warst du denn mit dem zusammen, wegen dem du einen 1/5 abgenommen hast? Ich bin immer noch mit dem zusammen. Na, ich denk nicht. Doch. Ach so, du hast ja Hunger, dann ist er wiedergekommen. Und er sagt, oh Mensch, jetzt ist sie so dünn, das arme Kind verhungert mir. Nee. Sondern? Naja... Also ich habe halt still gelitten. Still gelitten? Hm. Ja, das will mir ja nie so richtig gelingen. Na, ich weiß, du bist ziemlich extrovertiert, scheint mir. Na, das scheint mir nicht so. Naja, gut, na, pff, nee, eher nicht. Aber ich meine, krieg mal eine Woche, 3 Stunden Sendung. Hm. Machst du 3 Stunden Alarm und der Rest der Woche wird getrunken. Oder wird abgenommen. Also, oder sag mal, wird nicht gegessen. Oder? Ich meine, nicht essen ist ja bei einem Mädchen was anderes als beim erwachsenen Mann. Kann ich mal fragen? Ja, frag mal. Wachsen dir Haare aus den Ohren? Aus den Ohren? Ja. Warum? Na, weil du in diesem Clip vorhin erzählt hast, dass du schon irgendwie, dass dein Körper verfällt und... ich hab das überhaupt nicht erzählt. Das hat David erzählt. Der erzählt so eine Scheiße. Ich erzähle das soweit nicht. Das war deine Stimme. Nee, ich kann nicht beruhigen. Neulich, ihr habt's bei Lidl zum Sonderpreis, ihr habt so ein Nasen- und Ohrhaarentferner. Und ich habe beim besten Willen 12,95, wo du denkst, so ein geiles Gerät. Nasen- und Ohrhaarentferner. Der die so rausrupft. 12,95, die Batterie rinpumpt. Alle Haare aus dem Ohr raus, alle Haare aus der Nase raus. Ich hab gedacht, oh Mann, lieber Gott, lass mir jetzt ganz schnell Haare in den Ohren wachsen, dass ich mir den Kopf gab. Wäre doch super, oder? Also wenn du jetzt wirklich drunter leidest, so ein Büschel aus den Ohren raus, wumm, so ein Gerät, hopp, alle weg. Und ich habe aber keine Haare in den Ohren. Und dann bin ich irgendwie ganz traurig zur Kasse gegangen und musste den Nasen- und Ohrhaarentferner liegen lassen, weil der hätte bei mir überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Tragisch. Ja, das ist bitter, das sag ich dir. Verstehst du, da lebst du quasi in der Konsumgesellschaft, überall Konsumterror und du denkst, okay, dann füge ich mich, ja, ihr habt ihr prima Nasen- und Ohrhaarentferner im Angebot, die sonst unter 70 Mark nicht zu haben sind, kosten da 12,95, nehme ich mit. Nehme ich mit, mhm. Wenn ich denn, und da setzt die Enttäuschung ein, Ohrbehaarung hätte. Habe ich nicht. Konnte ich wieder, gewissermaßen, Anna, Welt, in der wir leben, nicht teilhaben. Hab mich gleich wieder als Außenseiter gefühlt. Mhm. Kufen, ist ja super, ging aber nicht. Scheiße. Wo gehst du eigentlich trinken, wenn du trinkst? Zu Hause, bist du im Kühlschrank, brennt noch Licht. ziehst einen Hocker ran, machst auf, schön frische Luft kommt raus und die Getränke alle im Überblick. So eine angenehme, so vom, also vom Licht eben auch so schön. Weißt du, das ist ja dadurch, dass es immer so die kleinen Birnen, Kühlschranklampen, die sind ja schon Milchglas. Und dennoch so toll, so milde Milch, PVC da drüber, das macht ein ganz weiches Licht. Und wenn es direkt von vorne kommt, alle Falten verschwinden oder sowas. Das ist so, hat sich irgendwie hier Zara Leander auch immer von vorne Goldfilter vor den Scheinwerfer und dann Vollruff. Dadurch war die immer ein bisschen blind, hat so Orientierung verloren, aber sah natürlich auch total abwesend aus. Also wenn die dann immer so in die Kamera, ich sehe ja nicht, die kickt halt. Denn als Mann denkst du, boah, Mann, ist das eine geile Motte. So, ja, also wie die kickt, boah, hältst du für den Schlafzimmerblick. Dabei hat die nur nicht gesehen, weil der Scheinwerfer so geblendet hat. Naja, und so sitze ich wie Zara Leander quasi unter der Goldfolie vom Kühlschrank und versuche irgendwie die Tränke im... Und je mehr du trinkst, umso mehr Tränke werden im Kühlschrank quasi. Zählst immer die Flasche durch, sagst du, eben war das doch eine 6, aber... Jetzt sind 12, kick mal an. So viel kannst du ja nicht trinken, oder? Lemmy, so ist es, hä? Da strahlt er. Ja, ja, ja. Ah, du hast eine Frage gehabt. Ja doch. Zieh das mal ein bisschen dialogischer auf hier. Du redest ja die ganze Zeit. Ja. Stell mal eine Frage, dann antworte ich. Wie spät ist denn? Na super, Mann. Naja, siehst du, dann antworte ich. Ja, da stelle ich mal eine Frage, eine ganz nüchterne, eine sachliche. Denke ich, Mann, ey, da kommst du vielleicht mal mit dir ins Gespräch. Da kannst du also ehrlich antworten. Komm ein bisschen tiefgründiger. So. Jetzt bist du mit dem wieder zusammen? Immer noch, ja. Immer noch. Ja, dann hat sich das doch ja nicht gelohnt, oder? Welche Erfahrung hast du denn jetzt gemacht, außer dass man, wenn man nicht isst, dünner wird? Dass ich schwach bin. Wieso schwach? Na, weil ich... doch gegessen hast, heimlich gegessen hast. Wie? Weil du was? Weil ich zu keiner befriedigenden Lösung gekommen bin. Was wäre denn eine befriedigende Lösung gewesen? Schluss machen zum Beispiel. Genau. Richtig. Entweder oder, hä? Ente oder Trente? Genau. Fisch oder Fleisch? Baum oder Borke? Genau. Genau. Verdient hätte er bestimmt. Ja? Ja. Alter, mach Schluss. Warum hätte er verdient? Weil er blind ist. Ah, das kenne ich. Und selbstbezogen. Ah. Ah, so ist es immer. Und trotzdem liebst du den? Vermutlich, ja. Scheiße, oder? Mhm. Ohne Liebe wäre das, glaube ich, alles viel einfacher, oder? Ja. Man würde bloß irgendwie, wie gesagt, eben bei Lidl vorm Real stehen und denken, nimmst du es mit, nimmst du es nicht mit. Wäre ein bisschen traurig, wenn man es nicht mitnimmt. Und dann würde man nach Hause gehen und wäre ein schöner Tag. Mhm. Aber wenn das dann, wenn da so Kerle oder Weiber ins Spiel kommen, oder? Ich meine, Lidl ist ja schon kompliziert genug. Ich weiß nicht, ich war noch nicht bei Lidl. Nee? Nee. Na, ist egal. Nimm Spar. War ich auch noch nicht. Nimm Extra. Kenn ich nicht. Nimm Norma. Bioläden kenne ich wohl. Na, Bioläden, da machst du so eine Erfahrung nicht. Du musst mehr in die Billigmärkte gehen. Die Schulen. Das wird reellet. Ehrlich. Aha. Ja, sonst landest du noch im Borcherts. Na, ehrlich. Oder hast du in München 8 Zimmerwohnungen? Naja, da lachst du. Geht schneller, als du denkst. Du hörst dich am Telefon ganz anders an als im Radio. Komisch. Ach so, musst mich mal live hören. Das ist geil. Ehrlich. Das ist voll peinlich, wahrscheinlich. Nee, das ist überhaupt ja nicht peinlich. Was denkst du, was ich da für eine sonore Stimme habe? Die wird hier durchs Radio, durchs Telefon total widerlich verzerrt. Aber in Natur, boah, ist das so eine, das ist also eine Stimme wie eine Pferdedecke, ey. Echt total warm wird ihr da. Total kuschelig quasi. Ach ja? Ja, ehrlich. In der Volksbühne hörst du dich aber auch nicht so prickelnd an. Naja, ist ja durch Mikro. Ja, stimmt. Naja, die Technik, die verzerrtet. Das ist diese Kommunikation Mensch zu Mensch, das ist ganz total wichtig. Mhm. Doch, ehrlich. Ja. Ich bin schon mit Leuten, also ich natürlich volle Pulle angezogen, aber die selber nackt durch den Schnee gelaufen. Und die haben nicht gefroren, nur weil ich geredet habe die ganze Zeit. Ehrlich. Ja. Glaubst du nicht? Doch. Nee, glaube ich nicht. Naja, ey, wenn Winter ist, sag Bescheid. Und zieh dich aus. Haha, noch Laste, ja. Ach, dann ist die Scham doch wieder höher, als das Experiment, eine Stimme wie eine Pferdedecke wirklich zu erleben. Lama-Decken heißen die eigentlich immer, wa, oder? Ja, aber Lama-Decken, da denke ich immer an Lame. Mhm. Das ist unblöde, oder? Ja. Ja, wer will denn jetzt mit einer Lamenfrau durch... Also jeder ja nicht. Pferdedecken. Aber da denkt man natürlich am Pferd, das ist unblöde. Hast du nicht noch ein anderes Wort? Nee, nicht parat. Nee? Bettdecke. Mhm. Ja. Ja, ist ja sehr interessant alles. Ja. Ich befreie dich jetzt mal. Wovon? von diesem Gespräch. Ach so. Die Bürde dieses Gesprächs. Oh. Und ist halt keine Bürde. Oh. Ist doch schön. Ich glaube, wir sind ein bisschen Geschwister im Geiste quasi. Meinst du? Naja, nur dass ich nicht abnehme. Aber nicht essen kann ich auch. Ey, mach Schluss mit dem Kerl. Wie alt bist du? 23. Und wie alt ist der? 40. Oh, ein schwieriges Alter. Meins oder seins? Seins. Ja, ne? Ja, oh, ehrlich. Bist du auch schon so alt? Ja, ne, so ungefähr. Ja, ja. Naja, aber der hat wahrscheinlich voll die Midlife-Crisis, oder? Keine Ahnung. Ja, dann wird er 80, das ist scheiße. Ich habe die schon früher gehabt, die Midlife-Crisis. Also ich bin schon wieder drüber weg, ist ja im Grunde zweite Pubertät. Mhm. So ich bezogen und so, also aha, oh, 40. 40, naja. Solche, so alte Männer sind schon so fertig irgendwie. So. Hey. Jetzt ja, kann man nicht so verallgemeinern, dann kann ich wohl sagen, so junge Frauen sind doof. Ja, die sind so wenig flexibel, finde ich, im Geist und überhaupt und was das Leben betrifft. Hast du denn, meinst du mich jetzt? Ja, ich kenne dich ja nicht, aber. Na, Gott sei Dank, hast du ja gerade nochmal abgebogen, aber war schon relativ nah dran. Was denn? Ja komm, wenn du Kacklaune hast, dann wird die Sendung scheiße und dann hast du die ganze... Wieso denn? Eine prima Sendung. Ich hab Kacklaune, ist eine super Sendung. Willst du dich beschweren? War doch ein wunderbarer Zusammenschnitt von David oder ein großartiges Hörspiel. Naja, aber es ist ja nicht dir anzulasten, dass es wunderbar war. Natürlich ist mir auch, indirekt ist es mir auch anzulasten. Ich habe meine Rolle ganz toll gespielt da. Das war nicht meine Schuld. Kacklaune, Kacksendung, das stimmt nicht. Jawohl. Ach Quatsch. Aus guter Laune macht man doch keine große Kunst. Die kommt nur mit schlechterer Laune. Ja, na nur, weil ich jetzt hier nicht so Herzchen bin, oder? Nee, ich bin... Naja, aber dann ruf, willst du ja, dann ruf bei Domian an. Oder, wie ist ich was? Vielleicht haben die bei Antenne Brandenburg auch irgendwas. Mann. Das sind aber keine promovierten Kulturwissenschaftler. Haha, siehst du? Da hast du recht. Was studierst du denn? Ach, Kulturwissenschaft. Was? Philosophie. Die hilft ja mir auch nicht weiter bei Liebeskummer, oder? Stimmt. Naja, außer vorhin Platon. Hat doch wieder geholfen. Mhm. Oder? Aber woraus war das? Woraus war das? Wo ist das her? Aus dem Symposion. Super. Und das war Aristophanes, der es erzählt hat. Die studiert wirklich Philosophie. Ja, ich wäre verrückt. Deiner Sendung. Berlin bleibt doch Berlin, du. Wo denn? An der FU? Ja. Ah, haben Sie sich an. Humboldt-Uni ist jetzt so Elite-Uni. Da haben Sie sich nicht genommen, oder? Nee, weiß nicht, Sie haben so ein Kackangebot, finde ich. Ehrlich? Ja, schon. Ah ja, kann ich nicht einschätzen. Früher hatten wir ja keine Wahl gehabt im Osten. Da musstest du, oh, zack, Humboldt-Uni, oh, ob du wolltest oder nicht. Mhm. Das andere wäre Hochschule für Ökonomie in Karlshorst geworden. Aber wer wollte das schon? Und das allerletzte war, ach, dann studier Maschinenbau. Echt? Ja, so weit, echt. Ganz schön und wenn er nicht mehr lief, Tontechniker. Oh, boah, jetzt gibt's Ärger mit einem Kollegen. Nee, das ist dann schon wieder, so Bogen rum ist quasi wie Philosophie eigentlich. Mhm. Hey, wenn da Philosophie nicht wird, der Tontechniker. Okay. 40, was macht der denn? Das sag ich jetzt nicht, weil... Naja, so ungefähr kannst du doch was sagen. Also sagen wir mal, wenn du jetzt sagst Bundeskanzler, dann wird irgendwie eindeutig. Da ist ja nur einer oder Papst. Nee, der ist... Nehme ich aber eher so, erstens ist der Papst älter... Zweitens sollte der eigentlich nicht mit jungen Philosophiestudentinnen rummachen. Und der Bundeskanzler ist sowieso gerade unterwegs. Und alle anderen Jobs gibt's zweimal. Der hat keinen Job. Oder der hat... Ein 40-jähriger Arbeitsloser. Ja, sozusagen. Künstler. Ja, schon eher. Oh, echt? Mhm. Eher so in Farbe? Nee, eher so... Eher in Schreibmaschine? Eher in was? Eher so in Performance? Ja, in allem eigentlich. Oh, ey... Was? Also, da kann ich nur sagen, ey, schmeiß den weg. Echt, lass es sein. Wieso? Such dir irgendwas Reelles. Na, wenn er sich nicht mal in der Kunst zusammenkriegt und sieht, was er will oder irgendwas Reelles macht, sondern von allem ein bisschen, so dann wird es in der Liebe überhaupt ja nicht. Wie bitte? So reell wie Radiomoderator? Das ist was Reelles. Da weißt du, dienstags um 10 Uhr schaltest du ein, eine betörende Stimme klingt aus dem Äther. Und, aber du weißt doch, du hast doch die Garantie, um 1 ist vorbei. Das ist total präzise. Und du weißt, was passiert? Hat er schlechte Laune? Kacksendung. Hat er gute Laune? Kacksendung. So. So einfach. Es ist überschaubar, klar. Da, keine Mogelpackung. Aber ey, ah, weißt du, komm, lass uns mal so hier so ptolemäische Zahlen singen in Hockermark und vielleicht machen wir noch EU-Fördermittel locker. Und dann kenne ich noch einen alten Kumpel aus Schöneberg, der spielt auch ein bisschen auf so einer, musst dir vorstellen, so eine Mischung aus Neonröhre und elektrisch verstärkter Geige. So, und dann kommen wir, dann wir beide da so. Und dann, ey, das ist total toll, so selbsterfahrungsmäßig und so, weißt du. Und noch die Frauen dabei und dann singen wir so Zahlen. Du kannst ja nicht mal, ich finde, wie schön ist es, so Zahlen zu singen. Ach, ach, und so. Nee, so ist der nicht. Natürlich, genau so ist der, klar. Der schreibt auch eher. Warte, macht der noch oft Theater außerdem? Und schreibt, oh, was schreibt er denn? Ja, Texte. Ach, Anträge, oder? Für ein Stipendium? Nee. Nee? Mhm. Nicht mal ditte, da siehst du mal, wie unpraktisch der ist. Also, die Summe meines Plädoyers lautet, schmeißt den traurigen Kerl in den Mülleimer. Nee. Doch. Und wirft keine Menschen weg. Naja, symbolisch. Und dann sucht ihr nichts, was mit Germanistik, Politikwissenschaft, Soziologie, Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und der ganzen Kacke zu tun hat. Sondern nur materielle Betriebswirtschaft, Busfahrer. Also soll ich dir sagen, das Schlimmste? Hm. Ein Schauspieler. Ja. Und was richtig reelles, was richtig kernet, was richtig, was wirklich sitzt. So richtig. Ja. In sich hat. Wo eine Mitte da ist. Und Erfahrung. Und Reife. Und Zärtlichkeit. Und Kraft und Kraftlosigkeit. Und Wut und Jammern. Ditte. Sind Radiomoderatoren. There was a day when I was so lonely. Tschüss. Time passed me by, I was more dead than alive. Every minute was like an hour. Every day was an eternity. Das ist jetzt Heinzens Leiden. Jede Minute dauert eine Stunde und jeder Tag eine Ewigkeit. Und jetzt Heinz, du hörst ja noch dazu, oder? Daniel Johnston ist wieder die Antwort. Oh, that rock and roll saved my soul. It saved my soul. That rock and roll. If I ever thought that I could be happy, dreams like that always faded away. And all the girls already had boyfriends. I was alone as lonely could be. I laid asleep and turned on the radio. The music to me was like a dream. Oh! Walked around, but you gotta have a reason. Something worth getting up in the morning for. My heart looked to art and I found the Beatles. Oh God, I was and am a true disciple. Look for the fun and you'll start a happy cycle. The music will make you come alive. Oh, that rock and roll, it saved my soul. That rock and roll. She was crying. Just like wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, die Frage ist immer noch, wie man aus Illusionen Erfahrung macht. Man kann sich jetzt erstmal den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, 731 39 32, um zu erfahren, was der halbautomatische Anrufbeantworter eigentlich ist. Will ich mal das Produkt seiner Tätigkeit gleich vorspielen. Der sitzt da parallel im Studio, eine Mischung aus Mensch und Telefon, nimmt eure Anrufe entgegen, unterhält sich freilich nicht mit euch, sondern sagt mit einer total charmanten, extrem sexuell erregenden Stimme. Hallo, du bist ein Sprechen. Und dann könnt ihr losbrechen, aber also bald so viel Zeichen zusammengeschnitten und hört sich ungefähr so an. Ja, ich bin der Bodo und ich würde ganz gerne die Caro grüßen. Das ist meine große Liebe im Moment. Ey, Caro, ich liebe dich total und vermisse dich auch. Bleib mir treu und denk dran, wir sind erst knapp bis zur Subtraktion gekommen. Ja, hi, Kuttner, hier ist der Ronny aus Schieter und ich bin total breit und zähl mir gerade hier voll die Pizza Salami rein und voll am Monopoly zocken, echt geil. Ja, hallo, hier ist der Mario. Ich wollte noch Bescheid sagen, dass den Bierpinsel, den gibt es schon lange nicht mehr, ja? Oder seit 3 oder 4 Wochen nicht mehr. Das Bewerten als Form ausbilden heißt Alltagsethik als Vermögenform. So wird Kultur zum Joker, der buchstäblich für alles eingesetzt werden kann. Für die Spielstätten der Off-Off-Theater am Rande des Broadways, ebenso wie für die Spielcalvinos in Las Vegas. Also Landsmann Kurtner, hallihallo erstmal. Hier ist einer aus Dresden, ganz original. Und also der Mann, der hier anruft aus Gittersee, ist ja unglaublich. Also erstmal Gittersee, das heißt wirklich schon immer so. Das ist eine total grausame Gegend. Die wollten das Lithiumwerk bauen und das durch Dresden fahren und Gift überall. Und da war große Aufruhr, schon zu DDR-Zeiten, unglaublich aber war. Und also ich würde dich ja hier total deine Sendung hören lassen, Strom sparen, Quatsch. Und hartherzig sind wir Dresdner überhaupt nicht, im Gegenteil. Nee, das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Und ich bin überhaupt stolz, dich als Landsmann hier öfters mal begrüßen zu dürfen. Und mach weiter so, ein Traum. Übrigens, in Sachsen hört man dich über Kabel auf 98.8. So, Jung, du Sachse, jetzt wollte ich dir mal sagen, dass du ziemlich wankelmütig bist. Ja? Kaum wird das vom Sachsen, erzählt dir, na, Landsmann und alles. Und wenn er dir nicht ist, ja, dann ist er ein sendetechnischer Ausländer. Na ja, gut, dann möchte ich dir mal sagen, dass Tauschbörse an sich schon antikapitalistisch ist und nicht der Pre-Anhängsel Dienstleistungen bedarf. Trotz all dem hast du eine Sendung und die ist klasse und klasse jetzt betont. Langgezogen als ausgleichenden Faktor war's. Mach doch mal eine Sonderschulsendung mit Wolle. Ja, hallo, hier ist der Götz Butzel. Hallo, Kuttner. Ich wollte eigentlich eine Dienstleistung anbieten, aber ich bin durchgekommen. Tschüss. Jo, hi, hier ist Kerstin. Ich rufe aus Heidenau an. Heidenau, das liegt in Sachsen. Und jo, ich habe vielleicht seit 10 Minuten eure Sendung das erste Mal gehört. Und jo, kann mir vielleicht mal jemand erklären, um was es bei euch hier geht, was man da so machen kann und so? Thomas Roth lebt. Der Menschheit Würde ist in eurer Hand gegeben. Bewahrt sie. Sie singt mit euch. Mit euch würde sich heben. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung. Wenn der Geschichtenerzähler in meinem afrikanischen Dorf zum Ende seiner Geschichte kommt, legt er seine Handfläche auf den Boden und sagt, ich lege meine Geschichte hier hin. Dann fügt er hinzu, damit ein anderer sie irgendwann wieder aufnehmen kann. Dee dee dee dee dee dum dum. Hey, hey, hey, Jung, du musst weiterreden. Hey, hey, hey, hey, Sprechung, ja, muss es immer wieder geben. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. Ja, hallo? Hallo? Christian Grasse, können Sie mich verbinden? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Bin ich jetzt hier in der Warteschleife oder was? Ich suche jemanden, Hallo? Hallo? Ja, okay, ich warte. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Fritz in Berlin, dann 102,6. So, 0.30 Uhr. Naja, nee, stimmt nicht ernst. Ich wollte immer pünktliche Nachricht machen. Also im Grunde, also eher 31. Aber sagen wir mal 0 Uhr, aber eher 31, aber sagen wir mal 0.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Genau, da kommt ein Fritz Kurzinfo. Und ich würde ja nochmal das Wetter vorlesen. Nachts ist es bewölkt. Im Südosten können die wittrige Schauer auftreten. Die Temperatur sinkt auf 17 bis 13 Grad. Am Tage wird es wolkig, teils heiter bei 25 bis 29 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gesine Kühne. Der Abmarsch der 3500 NATO-Soldaten nach Mazedonien steht unmittelbar bevor. Wie es in Brüssel hieß, erhalten die Einheiten den Marschbefehl, wenn keines der 19 NATO-Länder bis heute Mittag dem Einsatz widerspricht. Aufgabe der Soldaten ist es, die Entwaffnung der albanischen Rebellen zu überwachen. Die Bundesregierung wird voraussichtlich am Donnerstag über den Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr beraten. Eine Sondersitzung des Bundestages, auf der über die Entsendung von 500 deutschen Soldaten entschieden wird, ist für die kommende Woche vorgesehen.

sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, zwei Telefonnummer, die hier, da hat sie rumgesprochen, aber die andere ist ja immer noch, da kann man hoch. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Genau. Da kann man auch anrufen. 0331 zu Potsdam. 731 3932. Das ist ein total gute, launter, supi, dufter Typ dran, der eure Anrufe entgegennimmt, der leider Gottes nicht mit euch reden darf. Kann ich ihm verboten, aber der muss alle Anrufe von euch aufzeichnen. Von daher macht es wenig Hallo zu sagen, wer bist denn du? Bin ich da in der Sendung? Dann warte ich nochmal und das Quatsch, da ist man in der Sendung, da kann man einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Und Liebeserklärung machen oder weiß ich was. Ansonsten muss man eben hier anrufen. 7797110. Aber da sitzen schlechte Leute, alter Sack, der euch alles fertig macht. Nee. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Ja, möchte ich bitte nicht gleich rausschmeißen. Ich habe bloß eine ganz kurze Frage, dauert doch nicht lange. Und zwar diesen Mitschnitt. Da könnte ich abkotzen, ist mir mein Tape-Deck in den Arsch gegangen. Und da würde ich mal fragen, ob man irgendwie das auf CD kaufen kann oder wo man das noch herbekommen könnte. Kick mal entweder unter www.megadavid.de. Aha. Megadavid. www.megadavid.de. Ja, oder schickst dem eine E-Mail, dann kannst du es mit Sicherheit billig kaufen. Ja? 15 Mark, ist das okay? Das ist ja ein schöner Hammer. Sag mal! Das ist große Kunst! Naja, das sieht ja schon für eine schäbige Single aus. Naja, gut, also, wissen wir, muss man sehen. Also, www.megadavid.de. Jetzt fängt er an zu handeln. Alles klar. Da schmeiß ich dich ja noch schneller raus, als du schnell rausgeschmissen werden willst. Ja, gut. Sag mal, da, komm, lass mir mal meinen Willen und sag mal, oh nee, schmeiß mich nicht raus und dann schmeiß ich dich einfach raus, ja? Also du hast... Schmeiß mich nicht raus. Super. Ah, so stellt mir den Hörer vor. Intelligenter, aufgeweckter, junger Mensch, der denkt, ey Mann, wir haben jetzt einen Rabatt gefällt seit ein paar Tagen, da weckt er mal rumrabattieren hier, Rabatt zu machen. Aber nee, hier, wer bist denn du? Maximilian! Alter, da fehlt mir auch noch. Kennst du von Goya, Erschießung des Königs Maximilian, Kaisers Maximilian? Tolles Bild. Mhm. Nee, kenn ich nicht. Die im Grunde auf deinen jugendlichen Leib geschrieben, gemalt. Mhm. Mhm. Ich wollte fragen. Sag mal, da sollte man ein bisschen misstrauisch werden. Wie heißt das nochmal? Erschießung? Warum denn? Ich da nicht, ich hab da nichts gemacht, irgendwie sowas. Bin da nicht kaisermäßig. Also Otter einkaufen, Kaisers hin und wieder, aber ansonsten. Mann. Naja. Naja, unaufmerksame junge Menschen. Bin ja gleich wieder geneigt, total Musik zu spielen. Ach nee. Ach, weil du mit mir reden willst. Ja, nicht fragen. Ich hab dir eine Frage gestellt, wie man aus Illusionen Erfahrung macht. Na. Ja, wie man... Mann, wir sind ja nicht in der Schule. Ist jetzt nicht so, dass ich dich an die Tafel gerufen habe und du jetzt irgendwas sagen sollst und rumstottern in der Hoffnung, vielleicht sagt jemand vor, ihr sagt keiner vor. Musst dir vorher was überlegt haben. Verwirklichen, was heißt denn verwirklichen? Na, dass man die Illusion... Ach komm, jetzt hör auf hier mit deinem deutschen Leistungskurse, Quatsche. Und bist du nicht mal, oder? Nö. Siehst du, merkt man. Leben ist hart, oder? Oh, sind ja Ferien. Ist mir doch egal. Ich muss auch arbeiten. Darf ich nur fragen? Ja, frag was. Du wolltest da so eine Marianne-CD verloren. Stimmt. Aber andererseits habe ich gesagt, vielleicht verlose ich die auf nicht, vielleicht bleibe ich lieber drauf sitzen. Weil total geil ist, wenn du viermal dieselbe CD zu Hause hast. Ach, wieso denn? Einfach so viel. Ey, Mann, ist Kapitalismus, Baby. Verstehst du, die Sackgesichter, die eine Million haben, können die auch nicht ausgehen im Leben. Also eine Million vielleicht doch, aber wer 10 Millionen hat, kann die nicht mehr ausgehen. Das heißt, dann sitzt der eine, gibt er vielleicht aus, wenn er freizügig ist. Schön ist, wer sich verschwendend gibt. Die sind dann aber immer nicht verschwendend, sonst hätten sie ja ihre 10 Millionen nicht. Die sind dann total knickerig, gehen dann hoch bei Lidl einkaufen, ja, machen mir da die Schlange voll, die Arschlöcher, ja, und sitzt auf 9 Millionen, nehmen die nicht ab. So funktioniert das. Und warum soll ich da besser sein, sag mal? Habe ich 4 CDs, bleibe ich 3 drauf sitzen, eine hört mir bis zu meinem Lebensende an, 3 bleiben ungehört. Die nehme ich mit in die Grube. Ist doch ganz schön übertrieben. Was ist übertrieben? Naja, der Vergleich jetzt hier. Nee, naja, ich finde 9 Millionen. Siehst du, Mutti ist im Hinterhalt. Siehst du, die versucht jetzt auch auf Millionen zu machen. Junge, telefonier nicht so lange rum, sonst werden wir nie Millionär. Nee. Kannst du Mutti beruhigen, wirst du sowieso nicht Millionär. Oder, solange Vati auf ABM ist, läuft da ja nichts. Stimmt, ja. Stimmt ja nicht. Vati verkloppt Lebensversicherung wie ein Irrer. So, was war die Frage? Ach, wegen der CD, ob ich die verlose? Ja. Ist das Mutti oder ist das die kleine Schwester? Meine Schwester. Ja, wollte ich doch sagen, deine Mutti hört sich doch an wie eine Schwester im Halbschlaf. Wie bitte? Deine Mutti hört sich doch an wie eine Schwester im Halbschlaf, wollte ich eben sagen. Ja. Ja. Ja, naja, vielleicht verlose ich die nächste Mal. Ach man, du hast letztes Mal auch schon gesagt. Naja, aber wenn ich keine intelligente Frage habe, die zu beantworten wäre, die kann man doch nicht so verschwenden, die schönen CDs. Die sind doch super. Die sehen total geil aus bei mir. Vier gleiche CDs im Regal. Oh, warte ich da mal vom Realhof und abgehe und mir den ankicke und denke, boah, das geht mit dir, ey, das ist am besten ja nicht ab. Oder du brennst. Das ist so geil wie Geld zählen eigentlich. Ah, 100 Euro. Ich freue mich schon auf die Euroscheine. Gibt es eigentlich auch 1000 Euro? Bestimmt, oder? Kick mal, jetzt hast du ja mal Probleme, wenn du so wie ich total viel Geld hast, dann kannst du dir bestenfalls 1000 Markscheine nehmen. Und die machen dann aber auch schon den Keller voll, verstehst du? Und jetzt sind aber 1000 Euro, sind ja gewissermaßen wie 2000 Markscheine, ist der Keller erstmal wieder halb leer. Wieder ein bisschen Luft. Nicht schlecht, oder? Ja. Informier dich mal hier. Ruf mal da an bei der Eurozentrale. Ich finde, der Deutsche weiß ja sowieso nicht genau, wie das überhaupt geht mit dem Euro und dadurch entsteht auch nicht richtige Akzeptanz der Währung gegenüber. Das heißt, wir werden vielleicht im Januar 2002 total die Situation haben, dass die Leute sagen, oh nee, bleib mir weg mit dem Euro, oh nee, eklig, will ich nicht haben. Ist ja jetzt schon so. Ist jetzt schon so, oder? Wer will denn Geld haben? Oh. So, Maximilian. Da kann man nichts machen. Was kann man nichts machen? Eine CD. Sag doch mal, du willst immer nur haben, oder? Total raskes hier, die Zuhörer. Das macht keinen Spaß. Och Mann. Naja, vielleicht nächste Woche verlose ich dann mal eine. Oder erstmal eine halbe. Eine halbe? Oder erstmal die Hülle. Erstmal die Hülle. Die sieht auch geil aus. Naja. Aber das ist, naja. Überall eine CD-Hülle. Wie? Überall kriegt man eine CD-Hülle. Ja, aber nicht von, kann deine kleine Schwester mal die Klappe halten oder klappt die voll im Schlaf? Hat die total schwer, dass sie jetzt im Schlaf spricht? Ein schweres Leben? Nö, eigentlich nicht. So. Eigentlich nicht, oder? Was? Liegt den ganzen Tag rum, spielt mit ihren Kuscheltieren. Nee. Und kickt ein bisschen pro sieben, hä? Ja, ungefähr so. Mann. Ach, führt ihr ein Leben. Tja. Kinder. So, machen wir erstmal Schluss hier. Mhm. Ich muss nicht mal, hier sind total Anrufer, die total Seelendruck haben. Verstehst du? Ja, natürlich. Auf den Schultern Schicksalsscheite. Na? Die sie mir jetzt überhelfen wollen. Bin ich mir nicht so sicher. Na ja, doch, wollen die alle. Da, von daher muss ich immer total schnell sein hier. Und die schnell rausschmeißen oder ganz schnell reden, dass sie nicht zu Wort kommen. Wenn sie zu Wort kommen, dann erzählen die sofort total traurig ihr Schicksal und helfen mir das über. Und dann gehe ich hier total gebrochen raus. Und hab echt all das Elend. Berlin, Brandenburgs, 6 Millionen Bankgesellschaft Berlin. Landowski sitzt zu Hause und heult und die ganze Scheiße hab ich dann in meinem, trage ich dann in meinem Herz hier nach Hause. Das ist doch irgendwie schrecklich, oder? Von daher darfst du den Anrufer nicht zu Wort kommen lassen. Würdest du mich auch rauswerfen, wenn ich sagen würde, dass du mich rauswerfen sollst? Nee. Haha, weg ist er! Kick mal einer an! Hallo, wer bist denn du? Moin, Gottner. Moin. So, du bist jetzt mach hier nicht so sein, plump. Ja. Wie, was ist? Du willst schlecht gelaunt sein, ja? Ich will nicht schlecht gelaunt sein. Jetzt mach hier nicht so eine Psychoscheiße. Diese Psychoscheiße. Naja, du willst willkommen, lass uns immer drüber reden. Geh mit mir. Da muss ja immer richtig Scheiße passieren, dass man das richtig Scheiße gelaunt sehen kannst. Ich sag doch, du machst ja eine Psychoscheiße. Das ist keine Psychoscheiße. Sag mal, jeg im Bioladen einkaufen oder du? Also ich kann dir mal einen Haufen Scheiße aufzählen. Genau, das wollte ich ja eben nicht. Haha, weg ist er. Hallo, wer bist denn du? Hi, Kutti, hier ist Silvia. Silvia! Alter, Sonnenschein, wunderbar, endlich! Du, prima! Ich kann den Feierabend noch ein bisschen versüßen, dass du noch gute Laune zum Feierabend kommst. Ich krieg's schon! Silvia, was macht das Leben? Was macht der Verlobte? Wir sind nicht verlobt, Ach so. Naja. Aber es wird noch vielleicht. Naja, wie ist der Arbeitstitel, der Verlobte? Naja, das ist also. Wie heißt er denn eigentlich? Helle, na den Namen kann ich mir nicht merken. H-E-L-L-E. Ja, lass mich ihn den Verlobten nennen. Der Helle. Ich nenne ihn weiterhin den Verlobten, oder? Mein Freund. Dein Verlobter. Naja, wenn du willst. Was macht das Leben? Ja, nur manchmal ein bisschen zu langweilig. Ja, aber ich meine, wettermäßig ist der Moment ganz prima, oder? Ja, Wetter ist okay, nichts zu sagen. Kann man noch schön rausgehen? Ja, ja, aber hier ist nicht viel. Wir fahren ab jetzt mal mit Fahrrad raus, aber ansonsten ist es halt langweilig. Es sind keine Menschen hier. Das ist so richtig dörflich hier, obwohl mitten in Berlin ist. Von wo rufst du denn immer an? Tempelhof. Tempelhof. Ach so, da kann man dann mal Flugzeug abstürzen kicken oder irgend so was. Naja, das ist ja bis immer passiert. Passiert uns zu selten, oder? Lange drauf gewartet. Ja, scheiße. Und dann haben sie nicht mal angekündigt, die Eierköppe, hä? Ja. Ja. Man musste Glück gehabt haben, dabei gewesen sein. Wenn man das gewusst hätte, oder? Wenn man da schön hingefahren, Feld, ein bisschen irgendwie Picknickkorb, war Feldstecher. Und dann, ey, heute haben sie hier ein Flugzeug abstürzen, zwei Tote. Super, da komme ich mit, krieg mir auch an. Oh, geil. Super, ja. Siehst du, so die Rauchflächen brennen. Buah, supi, komm hier und hin, geh mal hin. Du bist der Inhalt. Halt kein Bock, ich bin kein... Naja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man wüsste, jetzt in 5 Minuten fällt da hinten ein Flugzeug runter, würde man schon mal hingehen und kicken, ob es wirklich passiert. Mal kicken, wie es aussieht, wie es abstürzt. Naja, ist ja auch, interessant, oder? Ich hab keinen, nee, vom Weiten betrachten, aber die Leichen an. Naja, nee, von Weiten reicht doch. Solange so, also genau die Entfernung, dass es immer noch schön aussieht. War, oder? Kann doch schön aussehen. Aber selbst, sagen wir mal zum Beispiel, was mir auch total fehlt, was früher viel häufiger habe, wo ich gerne als kleiner People am Straßenrand stand und gewartet habe und dann müssen da 2-3 Tage warten und so passiert, schöne Auffahrunfälle. Also ohne Tote, ohne Verletzte, ohne Blut, nur dass Autos sich so zusammenknautschen. Ein wunderbarer Anblick, ein super Sound. Das ist mir auch schon mal passiert, da bin ich aus der Kneipe gekommen. Mit 17 Sachen lang, die Ringbahnstraße lang gebrettert, auf jemand mir für Mercedes die Vorfahrt genommen und ich voll rein gebrettert. Oh, ah, oh, nicht schlecht, oder? Sieht auch interessant aus, dann so ein Auto, war total schade. Ich bin damit auch weitergefahren. Gott sei Dank hat mich da keine Polizei noch erwischt. Ja, nee, aber wie sich so ein Auto verändern kann, war, oder? Ja. Oh, nicht schlecht, von einer Minute auf die andere. Eben grinst es noch, sieht total prima aus. Bom, och Mann, ey, kriegst du ja total zerknautscht, was ist denn los? Na ja, Mercedes, komm, hat mir Vorfahrt genommen. Ja. So. Silber, ansonsten ein bisschen langweilig, Jan Steiner, was macht denn jetzt der Alkohol, sag mal? Du wolltest da eigentlich ein bisschen weg sein jetzt. Ja, bin ich auch wieder. Wie lange denn? Jetzt sei mal ehrlich. Na, seit Sonntag. Ist nicht lange. Silber, heute ist Dienstag. Ja. Also ich meine, wenn wir ganz großzügig sind und sagen, nach Mitternacht ist quasi schon Mittwoch, aber du meinst ja mit Sonntag, wahrscheinlich war dann auch schon der frühe Montag, oder? Nee, Sonntag. Wann? Sag mal jetzt ungefähr die Uhrzeit. Sonntagmittag. Sonntagmittag? Ja. Also im Grunde 2,5 Tage. Ja, aber ey, wisst ihr, ich versuche es immer wieder, nicht, dass ich jetzt regelmäßig trinke, sondern immer wieder mal, na, heute leiste ich mir mal einen Bottle Wein und, oder auch 2 manchmal. Aber das bringt das alles nicht, das ist echt scheiße, ey. Ja. Du bist dein Verstand, ey. Ja. Und die Depression, die man eh schon hat, die werden natürlich auch bloß schlimmer. Ja, das stimmt. Nee, ich trinke jetzt gerade einen schönen Milchkaffee und oder Tee ist halt auch genug da. Hm. Das ist viel besser. Gibt es denn so Tee, der irgendwie halbwegs mit Alkohol mithalten könnte? Nee, war überhaupt gar nicht, oder? Was, ich trinke ganz gerne einen schwarzen Tee. Grey Tee ist aromatisierter schwarzer Tee. Mhm. Dann habe ich Maisbad-Tee, dann habe ich grünen Tee, dann habe ich Brennnesseltee, dann habe ich Pfefferminztee, dann habe ich Kamillentee. Dann kann ich ja einladen zu der Tasse Tee jetzt oder zu der Tasse Kaffee am Feierabend. Sehen wir mal ein andermal, oder? Na, okay. Was? Mal sehen, wenn so die Laune danach ist, denn. Naja. Was? Aber was ich noch sagen wollte, und zwar zu dem Thema auch überhaupt, waren ja die Erfahrungen, die man gesammelt hat im Leben, und die eigentlich eine Illusion war. Meine Illusion war damals, da war ich 15 Jahre alt, da habe ich damals meinen damaligen Mann kennengelernt. Und meine Illusion war, mit einem Mann das ganze Leben lang zusammen zu sein. Vergisset. Das war meine Illusion. Ja. Mit 15 haben wir uns verlobt, mit 20 habe ich ihn geheiratet, mit 25 habe ich ihn verlassen. Das waren 10 Jahre. 10 Jahre, die besten Jahre der Jugend, halt für ihren Mann geopfert, weil es eigentlich ein Arschloch war, ja. Dann ist scheiße. Ich meine, wenn er okay gewesen wäre, dann wäre er okay gewesen, wa? Ja, da waren auch schon einige Selbstmordversuche damals in Gange gewesen und weiß ich was. Ich sehe eigentlich nicht schlecht aus, aber ich dachte, man kriegt keinen anderen ab und ich wollte auch nicht so fremde Betten ziehen. Ich wollte nicht so viele Männer haben, so übel nachgedacht, die treibst du mit denen oder weiß ich was, und schon wieder ein neuer Freund. Für wie lange hast du denn jetzt mit dem Verlobten geplant? Also weißt du, bis zum Ende des Lebens wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber was würdest du sagen, was wäre jetzt, okay, wie viel Zeit so, dass man sagt? Jetzt plant sich eigentlich bis zum Ende echt? Des Lebens. Ah, Mann, ey, dann fängt die ganze Scheiße wieder an. Ja, mach doch mal, wir passen einfach zusammen. Ah, ich habe in der Zwischenzeit auch genug Ausrede. Silvia. Ich habe doch genug Erfahrung gesammelt in der Zwischenzeit im Laufe der Jahre. Naja, aber trotzdem, das denkt man immer, mach lieber 5-Jahr-Pläne. Wie im Osten. Die haben schöne 5-Jahr-Pläne gemacht. Ich meine, hat auch nicht funktioniert, aber ist vielleicht doch besser. Meinst du? Ja. Sag, mit 5 Jahren gewissermaßen totale Ziel erreicht. 100%. Wenn es 6 Jahre wären, Plan übererfüllt. Kann man sich total freuen. Verstehst du? Mhm. Plan bei 120%. Machst du schöne Wandzeitung, die Kurve steigt nach oben. Wenn jetzt noch ein halbes Jahr kommt, 130%, super. Verstehst du aber schon über soll. Ja, wir sind jetzt fast ein Jahr zusammen und wir verstehen uns immer besser und ich weiß auch nicht, irgendwie ist es toll. Ich liebe ihn. Und das war noch nie gewesen, dass ich ihm zum Mann gesagt habe, dass ich ihn liebe. Außer zu dir mal. Ich wollte ja auch ein Kind von dir haben, obwohl ich sterilisiert bin. Na Mensch, da hätte ich ja schön ackern können, oder? Ja. Mann, Silvia. Ja, das ist aber super tricky. War ja Sinn der Sache. Nee, aber ich liebe alles an ihn. Oh, es ist köstlich. Echt. Ich meine, es gibt doch immer noch, wenn man so sieht, also selten, so alte Ehepaare, die immer noch Händchen in Händchen gehen. Ist doch auch süß. Die gehen auch Händchen in Händchen. Obwohl ich auch nicht mehr jüngste Modell bin. Wo ist er denn jetzt, der Verlobte? Bei sich, in seiner Bude. Ach so, na warum seid ihr denn nicht manchmal zusammen? Na, übernachten mag er nicht bei mir. Hm. Ist aber okay, oder? Ja, nachts, wenn man schläft, halt sowieso nicht von ihm. Das stimmt. Naja, wenn du nicht zum Beispiel auf ihm rumliegen würdest. Nee. Aber das drückt ja dann auch so, wa? Naja, ich muss auch meinen Freiraum haben. Genau. Und wann seht ihr euch morgen wieder? Ja. Wann? Na, mittags. Super. Wir sehen uns immer von mittags bis am Abend, so ungefähr. Silvia. Fast jeden Tag. Grüß den Verlobten schön. Mach ich, danke schön. Und sagt, er soll sich ein bisschen zusammenreißen. Und schön bei der Sache bleiben. Ja. Und die Sache heißt Silvia. Ja. Ja? Okay, Kuti. Tschüss. Schönen Feierabend. Ja, dir auch. Schöne Nacht noch. Schlaf schön. Tschüss. Und weißt du, mit dem Saufen, ey, mach das hier mit dem Brennnesseltee oder irgendwas. Genau. Oder? Naja, versuch es. Blut reinigen. Ja, genau, versuch es. Okay? Ja. Ciao, Silvia. Ciao. Weil ich dich mag. An unserem letzten Sommerferientag. Wenn Songs so stimmen, ist irgendwie auch scheiße, oder? Tokotronic, tschüss, wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Das Wandern, wo tat sie so?